Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, schönen guten Abend an alle. Wir haben heute wieder ein Podiumsgespräch mit einem sehr interessanten Gast heute Abend. Es ist der Grünen Europaabgeordnete Sven Giegold. Willkommen, Herr Giegold, bei den Piraten. Ja, sehr gerne. Schönen Abend. Erst einmal muss ich mich wirklich bedanken, weil das ist ja alles sehr, sehr kurzfristig von uns organisiert worden. Sie hatten ja noch Ihren Bundesparteitag am Wochenende. Ich hatte die Anfrage letzte Woche schon gestellt. Und am Montag hatte ich dann Ihren Referenten angerufen und dann ging alles ganz schnell. Also vielen Dank dafür. Ja, zu Ihrer Person will ich jetzt die meisten dürfen Sie wirklich sehr, sehr gut kennen. Sie sind 1969 geboren und sind ein Mitbegründer von ATTAC gewesen. Ich habe heute, als ich im Wikipedia geguckt habe, das war ja ein unheimlich langer Text schon über Sie. Also Sie haben da unheimlich viele Zwischenstationen da drin gehabt, haben das Text Justice Network mitbegründet und sind dann im Jahre 2008, soweit ich mich erinnern kann, im Herbst in die Grüne Partei, Bündnis Grünen, eingetreten und sind dann im Jahre 2009 im Mai bei der letzten Europawahl in das Europaparlament gewählt worden und seitdem dort Europaparlamentarier. Ich möchte vielleicht am Anfang die Frage an Sie stellen, Sie sind ja eigentlich ein Aktivist und Sie sind dann in eine politische Partei übergewechselt. Was ist denn da, wie gesagt, nach Ihrer Meinung in kurzen Worten, der Hauptunterschied in diesen beiden Funktionen? Also ich finde ehrlich gesagt, grundsätzlich erstmal die Arbeit in der Partei und in einer so breiten Organisation wie ATTAC, das war ja ein sehr bunter Haufen und ist nach wie vor, finde ich das gar nicht so unterschiedlich. Kulturell sind mir in mancherlei Hinsicht die Grünen sogar näher, weil ich komme eigentlich aus der Umweltbewegung und viele Kulturen innerhalb von ATTAC, die mir eigentlich ferner liegen, wie sage ich mal, klassische Gewerkschafter oder so etwas, ja, das ist weniger prägend. Was ich unterschiedlich finde, ist das natürlich darum, dass es auch um Zugang und Organisierung von Machtzugang geht, dass dadurch verändern sich natürlich Dinge und ganz besonders auch im persönlichen Umgang. Obwohl innerhalb der Grünen geht es noch recht menschlich zu, aber auch trotz allem muss ich schon sagen, dass ich da manche Dinge erlebt habe, die ich aus Nichtregierungsorganisationen nicht so kenne. Also das ist vielleicht der größte Unterschied. Also das auch, dass man durch die Wahlen immer wieder damit konfrontiert ist, mit Menschen, mit denen man eigentlich regelmäßig konkurriert, kooperieren zu müssen und umgekehrt. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, als man das in sozialen Bewegungen oder Nichtregierungsorganisationen kennt. Ehrlich gesagt ist das eigentlich der Punkt, der mir am allermeisten aufgefallen ist. Jetzt haben Sie ja, noch bevor Sie zu den Grünen gegangen sind, diese NGO Tax Justice Network mitbegründet. Das ist ja eine relativ bekannte mittlerweile NGO in diesem Bereich und heute wichtiger denn je nach meiner Auffassung. Aber als Sie dann Parlamentarier geworden sind, kann ich mich noch sehr gut erinnern, da gab es auf einmal einen offenen Brief und da waren Sie einer der Mitunterzeichner, beziehungsweise wahrscheinlich sogar der Initiatoren. Das war wie ein Hilfsschrei aus den Anfangstagen im Parlament. Wir sind hier nur dem Einfluss von Lobbyisten, also von Bankenlobbyisten ausgesetzt, wenn es um die Gesetze für eine Finanzmarktregulierung geht. Und daraus ist dann eine zweite NGO noch entstanden, die Finance Watch. Wenn Sie vielleicht mal ein paar Worte über diese beiden NGOs noch verlieren könnten und Ihre Rolle dabei. Also beim Tax Justice Network war es ganz klar so, wir waren eine Gruppe von Initiatoren und haben das tatsächlich zusammen gegründet und ich war dann auch viele Jahre der Sprecher des internationalen Vorstands. Und dann, sag ich mal, habe ich andere Wege gesucht und eben zu den Grünen. Und das war für mich auch der Grund, dass ich keine Funktionen mehr in Nichtregierungsorganisationen habe. Ich war ja auch lange im BUND aktiv, also im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und so weiter. Aber ich finde, dass ich parteipolitisches Engagement und irgendwie eine relevante Rolle in einer Nichtregierungsorganisation, dass sich das nicht gut verträgt, dass es gut ist, das zu trennen. Und jedenfalls, das Tax Justice Network wurde 2002 auf dem Europäischen Sozialforum in Florenz gegründet und hat seitdem sich immer weiter globalisiert. Also es gibt jetzt ein eigenes Netzwerk in Afrika, eins in Lateinamerika, es gibt Mitglieder in Asien, Australien, es gibt ein eigenes Büro in Washington und ein Netzwerk in den USA und wir haben ein eigenes europäisches Netzwerk und eine globale Struktur und Forschungskonferenzen und so weiter. Es ist tatsächlich eine globale Organisation geworden. Und der ist es auch mit zu verdanken, dass dieses ganze Thema Steueroasen und auch aggressiver Steuerwettbewerb wie in Google und Amazon und andere wirklich aggressiv betreiben, dass das so bekannt geworden ist. Dazu hilft natürlich auch, dass die Kassen der Staaten jetzt leer sind und man dann eher bereit ist, auch von anderen Parteien und Gruppen sich solchen Privilegien anzunehmen. Das, was mich dabei besonders motiviert, ist, dass ich glaube, dass die Bereitschaft für so etwas wie Sozialstaatlichkeit zu bezahlen natürlich rapide sinkt, wenn man den begründeten Eindruck hat, dass diejenigen, die eigentlich am meisten beitragen könnten, es nicht mehr tun. Dann geht das Gerechtigkeitsempfinden in der Besteuerung endgültig verloren und die Antwort darauf wäre natürlich, diese Lücken der Besteuerung zu schließen. Das zweite mit Finance Watch, ja, das ist in der Tat eine Sache, der Impuls war eigentlich, dass wir hier eine der ersten Gesetze, die ich hier miterlebt habe, war die Regulierung der Hedgefonds. Und die waren ja vorher gar nicht reguliert. Und was wir hier erlebt haben, das war unglaublich. Also es gab praktisch überhaupt keine zivilgesellschaftliche oder gewerkschaftliche Einflussnahme, sondern es ging alles von den Finanzmarktakteuren selbst aus, nicht nur die Banken, sondern auch die Fondsgesellschaften, von denen engagierte Rechtsanwälte und so weiter. Also die Zahlen sind ja bekannt. Also in Brüssel sind etwa 40.000 bezahlte Lobbyisten, davon etwa schätzt man so etwa 700 im Finanzmarktbereich. Das sind dem hat eine Gemeinwohllobby bisher fast überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und die haben so viele Änderungsanträge über verschiedene Kollegen in die Gesetzgebung des Prozess hineingebracht, dass wir dann gesagt haben, als Grüne, das wollen wir so nicht mehr hinnehmen. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, eine Mehrheit der Ausschussmitglieder, da muss man wissen, der Ausschuss hat eine konservativ-liberale Mehrheit strukturell, trotzdem insgesamt eine Mehrheit der Ausschussmitglieder parteiübergreifend dazu gebracht, zu der Gründung einer Organisation aufzurufen. Und dass die Zivilgesellschaft hat unseren Aufruf dann tatsächlich erhört, nachdem wir über ein Jahr einen Projektmanager finanziert haben, der das Ganze dann organisiert hat. Und dann sind sehr viele Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, aber auch kirchennahe Gruppen, Entwicklungsorganisationen, Transparency International und so weiter, die haben sich dann zusammengeschlossen mit einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, haben Finance Watch wirklich gegründet und jetzt arbeiten so etwa 12 Hauptamtliche in Brüssel in einer Art zivilgesellschaftlich organisierten Gegenlobby. Und das merkt man auch wohltuend, weil jetzt bei den Gesetzen sind wir nicht mehr ganz alleine. Ja, ich habe ja sogar einen Kontakt mit einem der deutschen Teilgesellschaften, nämlich dem Markus Hehn und dem Peter Wahl von Weed. Die sind also da angedockt. Hatte ich auch schon bei der EUVICON begrüßen dürfen. Interessant ist aber, ist das geschuldet gewesen, diese konservativ-liberale Mehrheit, dass die mitgestimmt hat, weil wir uns im Jahre 2009, 2010 halt immer noch in den Ausläufern oder mitten in dieser Finanzkrise befunden haben, weil vor kurzem hat es ja einen Vorstoß der Konservativen, der EVP, also der Europäischen Volksparteien, gegeben, die Mittel für Finance Watch einzukassieren. Also zumindest habe ich das auf ihrem Blog gelesen. Ja, das Video habe ich ja auch hochgeladen. Das stimmt, wobei man muss immer genau sein. Also ich habe gesagt, die Mehrheit unseres Ausschusses hat sich beteiligt. Das war nicht die Mehrheit der liberalen Abgeordneten, auch nicht die Mehrheit der konservativen Abgeordneten, sondern es waren einige von diesen Fraktionen, die dann mit Sozialdemokraten, Grünen und Linken diesen Aufruf getragen haben. So war das. Bei diesem Budgetangriff war es allerdings so, das waren einzelne konservative Abgeordnete und letztlich haben die aber dann ganz klar keine Mehrheit gehabt für den Haushaltsantrag, den EU-Beitrag zum Budget von Finance Watch zu streichen. Das war dann wohl doch auch vielen endgültig zu peinlich, weil die Budgetverhältnisse sind ja so, wir schätzen, dass etwa Finanzmarktlobbying in Europa, also für die europäischen Institutionen, jetzt nicht was nationalstaatlich noch passiert, dass das etwa 300 Millionen Euro im Jahr sind und der EU-Zuschuss an Finance Watch und noch eine weitere Organisation, die sich um Finanzmarktkonsumentenschutz kümmert, da reden wir insgesamt über 1,2 Millionen. Das sind die Größenverhältnisse und da sieht man eben, dass das ganz gut investiertes Geld ist für demokratische Fairness. Das denke ich auch. Jetzt sind wir ja schon mitten im Geschehen. Ich möchte doch noch mal ganz kurz an den Anfang, als Sie nach Brüssel gekommen sind, nach der letzten Europawahl. Da war man ja in Europa noch gerade, ja, hat man sich gerade so erholt von dem Schock des Halbjahres, so zwischen Lehman-Kollaps und dem Frühjahr 2009, als dann diese gemeinschaftliche Aktion der G20, keine systemrelevante große Bank mehr, wie es damals hieß, pleite gehen zu lassen und dem Zusammenarbeiten, indem man gegenseitig Konjunkturprogramme oder konjunkturstützende Maßnahmen ergriffen hat. Und dann sind Sie, genau als das gerade so das Allerschlimmste überwunden war oder schien, im Mai 2009 ins Europaparlament gekommen. Wie haben Sie denn die Situation dort vorgefunden, als Sie am Anfang als neuer Parlamentarier da reingekommen sind? Das ist vielleicht für uns auch deswegen interessant, weil wir natürlich hoffen, nächstes Jahr auch den einen oder anderen Abgeordneten dorthin zu schicken, wie dann so etwas ja dann wirkt auf eine Person, wenn sie neu dorthin kommt. ja, das ist eine Debatte für sich. Ja, Sie wissen ja, dass die beiden Piraten aus Schweden, dass die Mitglied unserer Fraktion sind. Und ich kann nur eins sagen, das Europaparlament ist eben anders als das Verfassungsgericht sich das vorstellt, nicht so, dass man hier ähnlich gut arbeiten kann, wenn man allein oder zu zweit ist. Das Ganze beruht sehr stark auf Arbeitsteilung. Und ich habe hier insgesamt eine sehr positive Demokratieerfahrung gemacht. Das muss ich sagen. Ich habe sehr, sehr schnell am Anfang gemerkt, dass zumindest im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, ist nicht in allen Ausschüssen gleich, gibt es eine Kultur, die stark an erstmal grundsätzlich fachlicher Zusammenarbeit orientiert ist. Und zweitens, als wir da ankamen, als grüne neue gewählte Abgeordnete, wir waren alle neu gewählt, stellten wir auch erstmal fest, dass die viele Gewissheiten erschüttert waren, weil man muss sich natürlich vorstellen, dass die Abgeordneten, die schon länger da waren, die haben ja die Deregulierungsgesetze im Finanzsystem mitbeschlossen. Das heißt, die waren in gewisser Weise selber mit Schuld an dem Desaster, was wir erlebt haben, selbst wenn natürlich die Krise komplizierter ist als nur Deregulierung im Finanzsystem. Aber es war auf jeden Fall ein Element und das führte dazu, dass erstmal eine recht offene Atmosphäre dort war. Und ich würde sagen, es hat sich ein bisschen verändert. Also die alten Gewissheiten, die drängen sich wieder mehr in den Vordergrund im Denken einiger Kollegen. Aber im Grundsatz erstmal war das eine Situation, wo so die traditionellen sogenannten Links-Rechts-Gegensätze weniger trugen. Auch wenn es in der Regel schon so ist, dass tendenziell Linke, Grüne, Sozialdemokraten für mehr Regulierung sind und Rechtskonservative, Konservative und Liberale für weniger. Aber es zählen eben auch sehr stark Einzelne. Und das ist die andere Seite der positiven Demokratieerfahrung hier, dass dadurch, dass jeder ja erstmal zu Hause gewählt wird, Fraktionsdisziplin nicht genauso scharf ist wie in nationalen Parlamenten und es eben auch keine feste Opposition und Regierungsmehrheit oder Minderheit jeweils gibt. Und dadurch kann man tatsächlich mit einzelnen Abgeordneten über Inhalte ringen und jeder und jede behält sich auch vor, anders zu stimmen als die eigene Fraktion. Und das erzeugt dann eine Debattenkultur, die deutlich offener ist. Ja. Das finde ich gerade in der Gesetzgebung sehr, sehr prägend. Das war jetzt ein bisschen längere Ausgabe, aber ich finde das wichtig, weil viele über Europa so schlecht reden und auch über das Europaparlament denken, hier würde nichts gemacht. Das ist eindeutig falsch. Also das Europaparlament hat sehr viel Einfluss und zwar besonders in der Gesetzgebung, wo wir europäische Kompetenz haben. Und dort sind in vielen Gesetzen, finde ich jetzt meine Handschrift wieder. Und das war möglich, obwohl alle wussten, dass ich aus einer für viele doch recht radikalen Nichtregierungsorganisation kam. Und das, muss ich sagen, hat mich positiv überrascht. Ja, also ich glaube, hier sagen zu dürfen, dass für unsere Themen hier in der AG Geldordnung und Finanzpolitik ich mir eigentlich kaum einen besseren Europaparlamentarier vorstellen kann, der uns hier wirklichen Abläufe und die Situation dort berichten kann. Und ja, also es ist Mit Wahrheit und Wirklichkeit ist das ja so eine Sache. ja, genau. Aber so viel Lob darf ich jetzt auch nicht machen. Und Sie haben eben etwas Schönes gesagt. Es liegt auch daran, dass man gar keine Regierung und keine Opposition hat. Das heißt, man kämpft eigentlich noch für die Rechte des Europaparlaments, dass es noch mehr aufgewertet wird, dass es Initiativrecht bekommt, dass es vielleicht auch irgendwann mal, wenn sich die Europäische Union dahingehend weiterentwickelt, dann ja aus seiner Mitte eine Regierung oder eine ja gewählt werden könnte. Das trägt sicherlich dazu bei, was Sie eben gesagt haben, dass man dann eher inhaltlich und gemeinschaftlich orientiert arbeitet. Sie haben gesagt, es ist schon wieder etwas schlechter geworden seit 2009. Ist der Schock verwunden nach Ihrer Meinung, dass jetzt wieder die alten Kräfte wieder stärker Oberwasser bekommen? Ich muss auf zwei Sachen noch kurz eingehen, die Sie eben gesagt haben. Also, was viele nicht wissen, das Europaparlament hat ein faktisches Initiativrecht. Wir können zwar nicht wirklich Gesetze selber vorlegen, wir können aber Berichte beschließen, in der wir die Kommission auffordern, Gesetze zu beschließen. Und nach dem Lissabon-Vertrag ist innerhalb eines Jahres machen muss oder begründen muss, warum sie es nicht tut. Das hat dazu geführt, zum Beispiel, dass jetzt die EU-Kommission ein Grundrecht auf ein Bankkonto für jedermann, also dass jeder Mensch da ein europäisches Recht darauf hat, ein normales Bankkonto zu eröffnen, wo es ja in vielen Ländern große Probleme gibt. Auch in Deutschland übrigens gibt es immer noch Probleme damit, dass so ein Gesetzentwurf jetzt vorgelegt wurde. Und das haben wir auch in anderen Bereichen gemacht und durchaus mit Erfolg. Also es ist nicht so, dass das Parlament das gar nicht hat. Das wird immer wieder gesagt. Das Zweite ist, mit der Regierung Opposition, das stimmt zwar, dass wir nicht wirklich eine Regierung einsetzen, aber wir bestimmen natürlich schon, bestätigen die Kommission und wir können sie auch und mit hohen Mehrheitsanforderungen auch wieder aus dem Amt jagen. Der Hauptgrund, warum es diese festen Regierungs-Oppositionsrituale nicht gibt, liegt eher auch an der Zusammensetzung der Abgeordneten. Also das heißt halt, dass notwendig die EU-Kommission derzeit eben nicht einer bestimmten Parteifamilie angehört, sondern selber wieder aus den Mitgliedsländern gespeist ist. Natürlich in einem theoretischen europäischen vollen Föderalstaat wäre es anders, aber zumindest auf einige Zeit hinweg sehe ich da keine schnelle Veränderung. Auch wenn Europa weiter sich integriert, wird es nicht ganz schnell zu einer festen Regierung-Opposition kommen, weil das setzt letztlich voraus, dass die Abgeordneten auch tatsächlich europäisch gewählt werden. Und das ist ja nicht der Fall. Und das wird sich auch nicht sehr schnell ändern, denke ich, weil die Menschen nach wie vor in vielerlei Hinsicht natürlich erstmal ihren nationalen Bezugsrahmen haben. Und selbst wenn, was ich sehr gut fände, ein Teil der Abgeordneten in Zukunft auf transeuropäischen Listen gewählt wird, würde das das Grundprinzip vermutlich nicht aufheben. So, also Entschuldigung, dass ich das nochmal so angesagt habe, aber das ist schon wichtig, um das hier zu verstehen. So, und Ja, dann ich war die glaube. Frage, hat sich das geändert mit dem. Wollten Sie noch etwas Ja, einwerfen? das zielte jetzt mehr auf dass diese Kräfte wieder stärker geworden sind, Genau. die wegen Voilà. der Ja, und da ist es so, da habe ich einige Kollegen im Auge, die am Anfang sehr selbstkritisch geredet haben, und das habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Und auch viele der Bankenverbände sind wieder in die alten Argumentationsmuster zurückgefallen. Während am Anfang waren die ersten Sätze immer noch Entschuldigungen, bevor man zu den Lobbypositionen übergegangen ist. Diese Entschuldigungen sind doch sehr selten geworden. Und es gibt wieder viele Diskurse von Überregulierung und es ist alles zu viel und so weiter. Wobei ich schon auch nachvollziehen kann, dass wir derzeit einen Regulierungsweg gehen, der sehr detailversessen ist. der versucht alles bis ins Kleinste zu regulieren, aber viele der großen Probleme einfach nicht angefasst werden, sowas wie Trennbankensystem oder wirklich ausreichend Eigenkapitalunterlegung. Das Problem von sehr, sehr großen Banken, die einfach schon deshalb sehr schwer zu kontrollieren sind. Solche Großthemen werden kaum angegangen. Stattdessen übt man sich in detaillistischer Regulierung. Und ja, das ist etwas, was stärker geworden ist. Also diese Großthemen, da traut sich im Moment auch keiner mehr so recht dran. Man hat fast den Eindruck, es braucht noch eine neue Krise, damit man das wieder ernsthaft diskutieren kann. Das stimmt ja ungefähr mit dem auch überein, was Wolfgang Münchau heute gesagt hat. Wir sind wieder im Casino. Dieses Mal werden nicht CDOs gemacht, sondern CLOs, hat er geschrieben. Nämlich jetzt sind es die Kredite der Firmen, die zusammengepackt werden. Aber ich möchte jetzt überleiten zu dem Thema, wo Sie eigentlich eben schon angefangen haben, Politik und Finanzmärkte. Und da stellt sich die Frage, mal ein Fazit von Ihnen, was wurde bei der Regulierung der Finanzmärkte bisher erreicht und was nicht? Eben haben Sie ja schon andeuten lassen, die wirklich dicken Sachen sind nicht gemacht worden. Und welche Rolle spielt dabei das Einstimmigkeitsprinzip, ja, bei der Entscheidungsfindung? Also, das natürlich, das muss jetzt karikaturenhaft bleiben, weil man muss ja sehen, die G20 hat ja, sag ich mal, die großen Linien der Finanzmarktregulierung global beschlossen. Das war sehr direkt nach der Krise in Pittsburgh und in London. Und dann wurde im Grunde in Europa das umgesetzt und ein wenig adaptiert. Und ganz ähnlich war das in den USA. Und das Grundprinzip, dass jetzt alle Finanzmarktakteure einer Aufsicht unterliegen, das ist tatsächlich umgesetzt worden und auch sind, mal so grosso modo kann man das sagen, alle Finanzmarktgesetze in Europa verschärft worden. Wir sind noch nicht mit allem fertig, aber das meiste ist einmal durchverschärft, kann man sagen, ja. Da könnte man jetzt sehr viel zu sagen. Das Wichtigste, finde ich, dabei ist, dass der Kern der meisten Finanzkrisen sind Bankenkrisen und im Bereich der Banken wurden die Eigenkapitalanforderungen verschärft, es wurden Liquiditätsanforderungen verschärft, selbst wenn das noch nicht richtig in Kraft ist, aber immerhin. Und was mindestens genauso wichtig ist, wurden jetzt und da bin ich auch persönlich recht stolz drauf, weil ich da Mitberichterstatter war, die 130 größten europäischen Banken, zumindest für die Eurozone, einer gemeinsamen Bankenaufsicht bei der EZB unterstellt und diese Bankenaufsicht bei der EZB wiederum unter demokratische Kontrolle des Europaparlaments gestellt. Und das ist absolut wichtig, weil wir bisher, man kann noch so schöne Regeln machen, wenn die nicht beaufsichtigt werden, dann ist das Papier nicht wert, auf dem die stehen. Und das war ein ganz wichtiger Grund für die Krise, dass es zwar viele Regeln gab und die Finanzaufsichtsbehörden der Länder hätten auch handeln können, sie haben es aber nicht gemacht, auch deshalb, weil sie einfach zu dicht an ihren eigenen Banken waren und den eigenen Finanzstandort vermeintlich verteidigen wollten durch laxe Regulierung gegenüber anderen Wettbewerbern in Europa. Und das ist jetzt vorbei. Was nicht erreicht wurde, und da konzentriere ich mich jetzt wieder auf die Banken, ist, dass die Eigenkapitalanforderungen sind immer noch im Verhältnis zu dem, was normale Unternehmen haben, lächerlich niedrig. Also sag ich mal, das ist erstmal das eine. Das zweite ist, dass nach wie vor große Schulden in den Banken liegen, von denen keiner so groß, also faule Schulden, von denen keiner so recht weiß, wie viel das sind. Das wird jetzt erst einmal gründlich untersucht. Und was wir auch noch nicht haben, sondern daran arbeiten wir derzeit, ist ein Abwicklungssystem. Also das heißt, das dazu führt, dass eben in Zukunft, wenn eine Bank in Schieflage gerät, die Gläubiger in Haftung genommen werden und nicht mit Steuerzahlergeld oder mit verdeckter durch Geld der Zentralbank faktisch Banken vor dem Konkurs bewahrt werden. Und diese Regeln für eine gemeinsame Abwicklung, die verhandeln wir gerade und da beobachte ich nur leider, dass einige Mitgliedsländer sehr aktiv dabei sind, diese eigentlich guten Regeln wieder mit Ausnahmen zu durchlöchern. Und jetzt sagten Sie Einstimmigkeitsprinzip und woher kommt das eigentlich? Also ich glaube, Erstmal gibt es im Finanzbereich eigentlich keine Einstimmigkeit. Also in Europa wird das Allermeiste ja nicht mehr in Einstimmigkeit entschieden, und zwar laut Lissabon-Vertrag weder im Europaparlament noch im Rat. Im Europaparlament wird auch tatsächlich abgestimmt und auch kontrovers abgestimmt. Leider im Rat der Mitgliedsländer gibt es eine Kultur, die sagt, kein großes Mitgliedsland wird in Dingen, die ihnen wirklich wichtig sind, überstimmt. Das ist eigentlich vertragswidrig und prägt die Kultur. Also wir haben das sehr oft erlebt, dass bei einigen Themen Großbritannien gebremst hat, bei anderen Deutschland, bei anderen Frankreich. Und dann gibt es so eine Kultur, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und das ist wirklich schädlich, und das hat auch damit zu tun, dass nicht transparent ist für die Öffentlichkeit, wer sich im Rat der Mitgliedsländer genau wie verhält. Also die Protokolle der Treffen, die bekomme ich zum Beispiel auch nur, weil ich sie illegal aus dem Bundestag bekomme. Das geht aber den meisten Kollegen hier so, was natürlich nichts ändert, dass wir die alle haben, aber öffentlich sind diese Protokolle in aller Regel nicht, wodurch man auch nicht so richtig weiß, welches Mitgliedsland eigentlich welche Position vertritt. Und das macht es eben auch nochmal besonders leicht für Lobbyisten, weil häufig, dass die jeweiligen Heimatländer der Finanzinstitute die mächtigsten und entschiedensten Lobbyisten gegen eine Gemeinwohlorientierung in der Regulierung sind. Und das könnte ich jetzt sehr viele Beispiele nennen, wo das so gelaufen ist. Ja, das kann, wie gesagt, nur ein kurzer Übersicht sein, wie Sie schon gesagt haben. Wer da wirklich viel tiefer einsteigen möchte, dem verweise ich auf die Webseite von Sven Giegold. Dort wird wirklich jeder Teilbereich aufgeführt. Das ist also wirklich sehr detailliert dort, und das sind fast alle Bereiche, die hier bei der Finanzmarktregulierung in den letzten Jahren und Monaten eine Rolle gespielt haben, aufgeführt. Ja, dann ist es das Einstimmigkeitsprinzip nicht im Parlament, aber im Europäischen Rat. Es ist aber doch auffällig, Sie haben jetzt gesagt, bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wäre im Augenblick ein Antrag, der Ihnen am meisten Spaß machen würde, und zwar im Ausschuss Währung, dem Econ, dem Sie ja angehören. Das ist auch wieder so ein Beispiel, wie bei Ratingagenturen auch, wo eine kleine Gruppe von Oligopolen Unternehmen einen ganzen Bereich kontrollieren. Und wenn Sie dieses kleine Beispiel vielleicht mal mit ein paar Worten anskizzieren, weil Ihnen das so viel Spaß macht gerade. Ja, dieser Antrag, ja, das ist, also es gibt eine Organisation, die heißt EFRAG. Das kennt kein Mensch, muss zugeben, ich kannte das vorher auch nicht. Das ist eine Art Interessensvertretung Europas gegenüber dem internationalen Standardsetzer für die Buchhaltungsvorschriften. Es gibt praktisch den Versuch, einen globalen Rahmen zu schaffen, nach dem alle Unternehmen weltweit bilanzieren sollen. Und das klingt unglaublich langweilig, aber das finde ich, ist eigentlich überhaupt nicht langweilig, sondern die Regeln, nach denen eine Bilanz aufgestellt werden, sind ja eine Art öffentliches Gut, weil sowohl als Verbraucher, als auch als Investor, als Kunde, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen wollen ja wissen, aus guten Gründen, geht es einem Unternehmen, mit dem ich irgendeine Form von Beziehung eingehe, geht es ihm gut oder nicht? Und wenn diese Regeln überall unterschiedlich sind oder nicht die Wahrheit sagen, dann werden Unternehmen falsch dargestellt und unter Umständen verlieren Leute deshalb eben ihr Geld. So, deshalb ist die Idee, eine globale Buchhaltungsvorschrift zu haben, eigentlich gut. Das Problem ist bloß, dass diese globalen Regeln IFRS sehr stark geprägt sind durch die Tradition aus den Vereinigten Staaten. Und die dortige Tradition ist eben, dass sehr dicht an der Marktbewertung bilanziert wird. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen einen bestimmten Besitz hat, meinetwegen selber wieder Aktien besitzt, dann bilanziert es diese Aktie nach sehr aktuell nach dem Marktwert. Und es gibt wenig Puffer in der Bilanz. Und in Deutschland, in den meisten europäischen Ländern war das früher überhaupt nicht so. Sondern man hat immer mit dem niedrigsten Wert, den ein bestimmtes Gut hatte, bilanziert. So, und diese sehr kurzfristig schwankenden Bewertungen, weil Märkte eben hoch und runter gehen, die machen Bilanzen instabiler. Und das ist etwas, was eigentlich nicht im europäischen Interesse ist. Und es gab immer wieder Versuche, diese Bilanzierungsregeln, die inzwischen mehr oder weniger global sind, für die großen Unternehmen auch auf kleine Unternehmen auszuweiten. Und dagegen wehren sich auch die Mittelständler überall. Und wir finanzieren jetzt als Europa, und das fände ich ganz besonders erstaunlich, mit einem 7-Jahres-Blankoscheck eine Organisation, die vertritt die europäischen Konzerne und insbesondere die Banken bei diesem globalen Standardsetzer. Da sitzen aber weder Gewerkschafter noch Verbraucherschützer noch Kleinanleger noch auch nur kleine mittlere Unternehmen in relevanter Anzahl am Tisch, sondern da machen Vertreter von großen Unternehmen ihre eigenen Gesetze. Und das alles wird finanziert mit Geld der Steuerzahler. Und es ist außerdem auch noch in vielerlei Hinsicht recht intransparent. Und uns ist das jetzt gelungen, diese Finanzquelle erstmal unter Vorbehalt zu stellen. Und jetzt verhandeln wir gerade über die Veränderung dieser Institution, also dass die tatsächlich transparent werden muss, dass die andere Interessensgruppen mit an den Tisch nehmen muss, damit sie das Geld weiterbekommen. Und natürlich können Sie sich vorstellen, dass das nicht zur durchgängigen Freude der dort bisher Vertretenen beiträgt, ja, so würde ich es mal sagen. Nein, ich fand das sehr bemerkenswert. Deswegen habe ich auch gerade dieses Beispiel herausgegriffen, weil ich Ihre Meinung teile, dass das einer der wichtigsten Aspekte überhaupt ist, weil, wie Sie schon sagten, mit einer Bewertung begünstigt dann auch noch eine Finanzblasenentwicklung. Also sie ist eigentlich sogar fast systemimmanent. Und während ein Niedrigwertprinzip oder Anschaffungswertprinzip, wie es halt früher in Kontinentaleuropa war, das deutlich erschweren würde. Ja, also Gott sei Dank bilanzieren ja die kleineren und mittleren Unternehmen immer noch so. Ich hoffe auch, dass nach der Finanzkrise die Versuche, das zu ändern, erstmal ganz weit unter den Aktendeckel gewandert sind. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, man kann es auch so sagen. Diese sehr marktnahe Bewertung ist sehr interessant für die Besitzer der Unternehmen, weil es ihnen ermöglicht, Gewinne auszuschütten. Sag ich mal, auch basierend auf erstmal nur hypothetischen Marktbewertungen. Die konservativere Methode, die traditionelle, schützt eigentlich erstmal die Geschäftspartner oder auch die Arbeitnehmer des jeweiligen Unternehmens, weil stille Reserven gebildet werden, die eben im Zweifelsfall in einer Krise zum Beispiel als Puffer dienen, sodass man nicht so schnell nach dem Staat und irgendwelchen Konjunkturstützungsprogrammen rufen muss oder anderen Hilfen. Und wir haben teuer bezahlt für diese falschen und krisenverschärfenden Buchhaltungsvorschriften, die, wie ich jetzt gelernt habe, eben die entsprechenden Interessensvertreter sich im Wesentlichen selber geschrieben haben. So, ich muss mal ein bisschen vorwärts machen zum nächsten Thema. Das lautet Steuerharmonisierung in Europa. Da gab es ja vor 2 Monaten eine ARD-Dokumentation, die sehr schön, auch unter dem Mitwirken von Ihnen und dem Herrn Mainzer vom Tax Justice Network, hier Fehlentwicklungen deutlich dokumentiert haben. So ist also das einzelne ja, es sind eigentlich wirklich vollwertige Mitgliedsländer wie Luxemburg, Niederlande und Irland, um mal jetzt einige zu nennen, wobei ich die jetzt nicht nur alleine auf die Anklagebank setzen möchte, die es Konzernen wirklich ermöglichen, ihren Beitrag, sage ich mal, in der Steuererbringung für das Gemeinwesen immer stärker minimieren zu können. Das ist also da sehr, sehr schön herausgearbeitet worden. Jetzt war bei der letzten G20-Versammlung in St. Petersburg ja, hat man sich verständigt, man wollte da Steuertransparenz reinbringen. Das leitet dann gleich wieder über zu dem aktuellen Punkt, der bei Ihnen im Parlament behandelt worden ist. Da wäre auch es möglich gewesen, nach dem Statut des Lissabon-Vertrags mit einer Mehrheitsentscheidung für diese Steuertransparenz, nämlich die Unternehmen so zu erfassen, dass sie angeben müssen, dort, wo die Umsätze erzielt worden sind, wie viel haben sie dort an Steuern bezahlt, dass das wieder blockiert worden ist und dass auch die Bundesregierung da eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Ja, vielleicht dazu einige Worte. Ja, also zum einen muss man erstmal sagen, dass der Ärger über Steuerflucht und aggressive Steuervermeidungsstrategien, die ist ja 100 Jahre alt. Also das geht seit dem Völkerbund in den 20er Jahren. Und Wir haben in den letzten anderthalb Jahren mehr Fortschritte international erreicht als in der ganzen Zeit davor. Also das ist dank Offshore-Leaks und auch der Geldknappheit vieler Staaten und der großen Skandalisierung bei einigen Großunternehmen von deren aggressiver Steuerplanung ist da jetzt Bewegung drin. Das muss man erstmal erfreulich sagen. Und auch die Bundesregierung ist bei vielen Punkten deutlich von einem das ist uns alles egal, Haltung, zumindest erstmal einer grundsätzlich positiven Rolle hat sich das verändert. Also Herr Schäuble hat bei dem Missbrauch des Bankgeheimnisses zur Steuerflucht und Steuerhinterziehung, da hat er eine Kehrtwende hingelegt, und er hat auch auf den G20-Runden progressive Positionen eingenommen. Was allerdings ärgerlich ist, ist, wenn es jetzt darum geht, das hier ins europäische Recht zu übertragen, dass wir jetzt jüngst einen Fall haben, wo Deutschland ganz klar derzeit auf der falschen Seite steht. Und das ist bei der länderbezogenen Berichtspflicht von Unternehmen. Da Großunternehmen sollen, so ist die Vereinbarung auch auf dem EU-Gipfel im Mai gewesen, sollen Land für Land offenlegen, wie viel Steuern sie zahlen. Bisher legen sie das nur zusammengefasst offen, so dass man nicht erkennen kann, ob ein Unternehmen, sage ich mal, in einem Land sehr viel produziert, aber dort kaum Steuern zahlt, in einem anderen eigentlich nur einen Briefkasten hat und dort die Gewinne ausweist und dort eben seinen im Verhältnis aber trotzdem niedrigen Steuern bezahlt. So, und das könnte Europa einfach ändern. Und wie wir aus Ratsprotokollen auch anderer Länder wissen, war Deutschland bei den Ländern, die sich jetzt gegen diese Veröffentlichungspflichten gewendet haben. Und dahinter steht eben, dass der BDI, aber auch also der Bund der Deutschen Industrie und Deutsche Industrie- und Handelskammer Tag, dass die sich massiv dagegen einsetzen. Und leider ist es eben so, dass deren Stimme, die natürlich kein Interesse an solchen strengeren Regeln haben, die es ja schwerer machen, aggressiv Steuern zu vermeiden, dass die Bundesregierung auf die mehr hört als auf das Gemeinwohl. Ich finde das höchst ärgerlich. Ich sehe aber darin einen fast idealtypischen Fall, Herr Giegold, wo man sieht, dass wenn Europa kooperativ zusammen agiert, man ein ganz anderes Standing gegenüber Märkten, aber auch gegen multinationale Konzerne hätte. Während man, wenn man seinen, ich sag mal deutlich, seinen egoistischen eigenen Interessen den Vorrang gibt, das letztendlich zum Schaden der anderen Mitglieder dann macht. Und es kann eigentlich nur eins rauskommen, ein Race to the Bottom. Genau, also ich bin auch der Meinung, dass die Antwort auf die Globalisierung ist mehr Europa und mehr internationale Kooperation insgesamt. Also das bedeutet, die Vorstellung, man könne auf nationaler Ebene wieder, sag ich mal, zu einem vernünftigen Gleichgewicht von Gemeinwohlinteressen zu Unternehmen, die Gewinne erstmal machen möchten, kommen, das halte ich für ganz naiv. Also natürlich sind nicht alle Unternehmen gleich und es gibt viele Unternehmen, die auch selber starke Gemeinwohlziele verfolgen und so weiter. Aber es gibt eben auch viele, denen das alles relativ wurscht geworden ist. Und Nationalstaaten sind dazu nicht mehr in der Lage, weil sie eben selber im Wettbewerb miteinander stehen. Und Europa ist unsere Antwort darauf, was natürlich nichts daran ändert, dass wir Europa demokratischer und auch sozialer machen müssen. Aber trotzdem ist das erstmal grundsätzlich die richtige Reaktion. Und ich finde es auch nicht ganz zufällig, dass zum Beispiel die AfD, ja, als Partei vereint ja zwei Dinge, nämlich einerseits eine große Sozialstaatsferne und regelrechte Ablehnung zum Beispiel von vernünftiger Besteuerung mit einer Ablehnung weiterer europäischer Integration. Das finde ich persönlich eigentlich sehr, sehr. Soll ich sagen? Also, das ist in gewisser Weise zeigt das genau, woher der Wind da weht, weil mehr europäische demokratische Kooperation kann eben wieder zur vernünftigen Regulierung der Wirtschaft führen. Nun gut, aber ich finde, die AfD ist eher ein Sonderfall im europäischen Kontext. Die meisten verbinden doch eigentlich eine nationale Sichtweise mit einer sozial erhaltenden. Also für mich idealtypisch ist da die Front National in Frankreich mit der Le Pen-Tochter, aber auch in anderen Ländern. Also dass da eine, wie in Deutschland, eine eher, sage ich mal, noch wirtschaftsliberal tickende Partei und Eurokritik verbinden miteinander, die dann aber nicht am Sozialstaat wirklich festhalten will, sehe ich da eher in einem Gegensatz zu den anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa. Die Rechtspopulisten sind sehr unterschiedlich in dieser Frage. Manche sind so genau, wie Sie das eben beschrieben haben. Aber wenn Sie die FPÖ in Österreich anschauen, da kann man wirklich anderer Meinung sein. Und es gibt wirklich beides. Und es gibt, finde ich, eindeutig beides. Und tatsächlich gibt es andere Parteien, wie zum Beispiel der Front National in Frankreich, die glauben, man könne das Soziale besser national verteidigen. Und das halte ich wirklich für einen ganz großen Irrtum. Denn kein Land der Welt kann mehr seine Finanzmarktakteure alleine kontrollieren. Kein Land der Welt kann für Klimaschutz sorgen und kein Land der Welt kann alleine die Steuerflucht bekämpfen, außer ich baue um das eigene Land dann Mauern, entweder finanzielle oder auch im Handelsbereich. Und wer will denn so noch leben? Also auch nicht die Wähler des Front National. Also in gewisser Weise ist das Wahlbetrug, politischer Wahlbetrug, der da begangen wird. Weil es vorgespielt wird, dass man etwas tun könnte, national, was gar nicht mehr möglich ist. So, jetzt will ich auch mal das Saalmikrofon öffnen, weil Herr Giegold mir gestern im Vorgespräch gesagt, als ich ihm den Ablaufplan gesagt habe, was? So macht man das bei Ihnen? Wir bei den Grünen, wir sind ja eine Mitmachpartei. Und wenn Sie hier die ersten 40 Minuten mit mir alleine reden wollen, dann ist die Piratenpartei ja was ganz anderes. Nein, aber jetzt zu den beiden. Das müssen Sie ja nicht alles hier erzählen. Ja, das stimmt. Aber das war noch harmlos. Transparent sind Sie, ja? Selbst die Kritik an Ihnen. Okay, wunderbar. Also, zu beiden vielleicht ersten Themenfeldern, die wir bisher behandelt haben, Steuerharmonisierung und Finanzmarktregulierung, aber auch gerne Fragen zur Tätigkeit von Herrn Giegold im Europaparlament. Die erste Frage dann von Rudi. Ja, danke Matthias. Guten Abend, Herr Giegold. Mein Name ist Rudi, ich bin Mitkoordinator der AG Geldordnung und Finanzpolitik der Piratenpartei Deutschland und freue mich, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Meine Frage geht ein bisschen woanders hin, als das, was gerade besprochen wurde, und zwar kurze Einleitung. Die AG beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema Staatsschulden und ihre volkswirtschaftlichen Zusammenhänge und so weiter. Nun ist heute auf der Internetseite von Heiner Flassbeck, auf Flassbeck Economics, den Sie sicherlich kennen, ein Artikel erschienen, der unter anderem eine Rede ihres Kollegen Karl-Heinrich Braun, der Abgeordnete der Ecolo-Fraktion der Partei der Grünen in Belgien, gehalten hat zur Debatte um den Fiskalpakt vor dem belgischen Parlament. Am 14. Oktober hat er sie gehalten. Dort hat er aus meiner Sicht so eine gute Rede gehalten, die zu unserem Thema passt, die ich auch noch nie von irgendeinem anderen Politiker in Europa gehört habe oder gelesen habe. Erste Frage natürlich, kennen Sie die Rede, wo er sich also ganz klar gegen den Fiskalpakt ausspricht? Zweite Frage, wenn Sie sie kennen, wie stehen Sie dazu? Ich würde sonst die Rede hier links auch nochmal im Chat mit einstellen. Also ich kenne die Rede nicht. Ich kann Ihnen natürlich auch ohne die Rede zu kennen sagen, was ich vom Fiskalpakt halte. Ich weiß nur nicht, das war jetzt nicht genau Ihre Frage, aber die Rede selber kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass die belgischen Grünen gegen die Ratifizierung des Fiskalpakts in Belgien sind. Der ist ja auch bisher nicht ratifiziert. Okay, dann eine kurze Nachfrage. Wie stehen Sie zum Fiskalpakt? Also es gab innerhalb der Grünen ja eine heftige Auseinandersetzung vor der Bundestagsabstimmung, weil die Europafraktion in großer Mehrheit und auch die deutschen Grünen gegen die Ratifizierung des Fiskalpakts waren. Und wir haben auf dem kleinen Parteitag, der das bei uns entschieden hat, mit ganz wenigen Stimmen die Abstimmung verloren. Das war sehr bitter. Also Reinhard Bütikofer und ich haben da so ein bisschen zusammen mit Rebecca Harms das Wort geführt, aber es hat halt nicht ganz gereicht. Und ich sage es aber mal, ich sag's mal so, worum es mit dem Fiskalpakt ging, aus meiner Sicht ist der Fiskalpakt im Wesentlichen eine Mogelpackung. Weil das Allermeiste, was im Fiskalpakt steht, ist längst im europäischen Recht verankert. Sag ich mal, der Abbaupfad der Staatsverschuldung, genauso auch die Begrenzung von neuen Schulden. Ich bin übrigens nicht gegen die Begrenzung von neuen Schulden, das ist nicht der Punkt. Aber die zentrale Frage ist, wer muss das bezahlen? Und also wird gleichzeitig dafür gesorgt, dass die Staaten Luft zum Atmen bekommen, etwa dadurch, dass man gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung vorgeht. Und ist sichergestellt, dass die Länder nicht die Kosten der notwendigen Sanierung einseitig bei den Schwächsten abladen. Und das ist leider überall passiert. Und das war der Grund, warum wir sehr skeptisch waren, dass man die Austeritätsschraube noch ein bisschen andreht. Viel mehr macht der Fiskalpakt eigentlich nicht. Was uns natürlich auch noch gestört hat, ist, dass es eben kein europäisches Recht ist, sondern es ist intergouvernementales Recht und höhlt damit auch die Mitentscheidungsrechte des Europaparlaments aus. Man hätte praktisch alles, was im Fiskalpakt geregelt ist, auch ins europäische Recht schreiben können. Und dieser Weg war von Frau Merkel aber nicht gewünscht, weil dann hätte sie ja für diese Verschärfung wieder eine Mehrheit im Europaparlament gebraucht. Und wir Grüne haben gegen diesen Teil der europäischen Gesetzgebung auch schon im Europaparlament gestimmt. So, das heißt also, wir haben das abgelehnt als Europafraktion und andererseits so zu tun, was man manchmal liest auf einschlägigen Blogs, als sei es der Fiskalpakt der Ursprung allen Übels, was die Austeritätsorientierung in reiner Form angeht, das stimmt einfach nicht, sondern leider ist das so, dass das Allermeiste schon demokratisch mit Mehrheit beschlossen wurde hier vom Europaparlament und auch von den Mitgliedsländern. Und das war hier eine ganz klassische Abstimmung, also da haben eben die Verantwortung dafür tragen Liberale und Konservative hier im Haus. Ja, vielen Dank. Nächster Fragesteller ist AMT. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Michael. Ich bin ebenfalls Koordinator der AG Geldordnung. Und meine Frage bezieht sich explizit auf die Eigenkapitalanforderungen von Banken und Systemstabilität in dem Bereich. Ich habe heute ein Interview gesehen von Alan Greenspan, der ein neues Buch rausgebracht hat und bei Jon Stewart in der Daily Show eben seine Thesen vorgestellt hat. Und er hat zwei Forderungen formuliert, die auch wir in München schon mal erarbeitet haben, und zwar höhere Eigenkapitalvorschriften für Banken und die Wiederherstellung des Zusammenhangs von Risiko und Haftung. Weil es ist ja so, dass jetzt eben, wie Sie auch vorher schon angeführt haben, diese beiden Dinge brutal auseinandergefallen sind. Wie kann man die beiden Dinge wieder zusammenbringen, sodass die Leute, die die Risiken eingehen, auch wieder dafür entsprechend haften? Also ich bin erstmal der gleichen Meinung. Ich will nur eine Einschränkung machen. Es reicht nicht aus, um Finanzmarktstabilität zu garantieren, dass man einfach für die jeweiligen Einzelinstitute höhere Eigenkapitalanforderungen schafft. Das ist zwar richtig, aber Finanzmarktblasen gibt es auch unabhängig davon. Und dazu braucht man parallel dazu makroökonomische Steuerungsinstrumente. Zum Beispiel, die eben beobachten, wenn Länder übermäßig viel Kredite im Immobiliensektor vergeben und dort Blasen entstehen oder wenn an den Aktienmärkten Blasen entstehen und die dann eben auch bereit sind, gegenzusteuern. Ja? Das durch zum Beispiel dann entsprechend gegenläufige Finanzmarktregeln. Das heißt, makroökonomische Koordinierung bleibt weiter und Aufsicht bleibt parallel dazu wichtig, aber für die Einzelinstitute ist ausreichend hohes Eigenkapital und damit eben die Möglichkeit, dass das Haftungsprinzip wieder in Gang gesetzt wird, das bleibt der zentrale Punkt. Hinzu kommen müssen sicher auch Liquiditätsregeln, weil die meisten Banken, die in die Probleme hineingekommen sind, sind ja nicht durch eine Solvenzkrise in der Pleite gewesen, sondern erstmal, also zumindest zu Beginn der Krise, durch Liquiditätsprobleme. Und das aber Insofern, ich bin sozusagen mit den zwei Kernforderungen aber völlig einverstanden. So, wie kann man das machen? Aus meiner Sicht ist das große Problem, dass wir den Banken erlauben, ihre Eigenkapitalunterlegungen anhand von relativ obskuren Modellen zu berechnen und zudem in der Gesetzgebung den Fehler machen, dass wir bestimmte Risiken einfach wegdefinieren. Also zum Beispiel Staatsanleihen müssen überhaupt nicht mit Eigenkapital unterlegt werden. Bestimmte Immobilienkredite kann man relativ großzügig risikoarm rechnen und so weiter. Und viele Wissenschaftler sind der Meinung, da sowieso keiner genau weiß, wie was wirklich Risiko ist und was nicht, sollte man auch vielmehr eine hohe allgemeine Schuldenbremse für Banken einbauen. Also eine höhere Eigenkapitalunterlegung, sagen wir 10% der Vermögenswerte einer Bank, und erst danach sollte man überhaupt Risikodifferenzierung für die Eigenkapitalunterlegung zulassen. Und solche hohen allgemeinen Eigenkapitalunterlegungen sind derzeit politisch kaum durchsetzbar. Selbst eine niedrige generelle Eigenkapitalunterlegung von 3%, wie sie in Basel, also auf globaler Ebene bei den Bankenregulierern beschlossen wurde, selbst die 3% sind von der deutschen Bundesregierung und der französischen Regierung interessanterweise gegen Großbritannien massiv hintertrieben worden und werden auch nur mit viel Zeitverzögerung jetzt eingeführt. Also das Minimum, dass man mal 3% Eigenkapital an der Bilanzsumme hat, selbst das wird noch lange dauern, bis wir da wirklich hinkommen. Und aber diese Summe zu verschärfen, das finde ich ist eigentlich eine Kombination von starker Regulierung mit einer Skepsis gegenüber dem Staat in der Hinsicht, dass der wirklich besser weiß, was risikohaft ist und was nicht, als die Banken im Markt selbst. Und solche Regeln brauchen wir eigentlich mehr, die einfach zu kontrollieren sind und trotzdem scharf in der Wirkung. Ja, jetzt sind wir ja praktisch bei den zwei grünen Finanzkongressen im Frühjahr, bei dem sie ja nur bei einem waren. Und ich war ja bei beiden dabei und da ging es ja genau um diese Themen. Ne? Wollen Sie meinen Job gleich weitermachen? Das finde ich super, dann habe ich mehr Zeit für anderes. Nein, das will ich nicht und wir nehmen auch gleich den nächsten Fragenden dran. Aber dort haben Sie, wie gesagt, sowohl das Boring Banking als auch die Schuldenbremse für Banken. Sie waren ja selbst auf dem Panel und gesessen und Ulrike Herrmann hat dort moderiert. Und ich fand die grünen Positionen, die am ehesten geeignet gewesen wären, hier diese Krise richtig zu erfassen. Wir Piraten würden ganz gern sogar noch ein bisschen weitergehen, aber dazu kommen wir vielleicht später. Der nächste Fragende ist dann Arne. Ja, ich habe eine Frage zum der Steuervermeidung durch multinationale Konzerne, Harmonisierung von Steuern etc. Ist es nicht ein Stück weit ein Spiel, das getrieben wird, das zum einen auf der einen Seite weiß man, die ganze Welt wird sich nie einigen oder auch die entscheidenden Spieler werden sich nie einigen und hebelt es an in der Form aus. Und auf der anderen Seite sagt man, die Nationalstaaten können nichts tun. Ich glaube, das ist genau der Punkt, in der sich diese nationalen Konzerne wohlfühlen. Und ich glaube, dass gerade die Nationalstaaten könnten sehr, sehr viel mehr tun. Beispielsweise, Sie hatten meines Erachtens zu Recht angesprochen, wie wichtig die Rechnungslegung ist. Und in der Rechnungslegung, warum akzeptiert man gewissermaßen Verrechnungspreise, mit denen die Staaten im Grunde genommen die Gewinne exportieren und dann dort anfallen lassen, wo sie niedrig besteuert werden? Warum kann man nicht eine nationale Regelung haben, die sagt, es dürfen nur Verrechnungspreise, die Selbstkosten darstellen, weiter verrechnet werden? Und auf die Art und Weise könnte man dann sehr, sehr wohl auch eine angemessene Versteuerung der Erträge innerhalb der nationalen Staaten kommen, ohne dass man immer gleich die gesamte Harmonie braucht. Also wir sind natürlich inzwischen an einem anderen Punkt. Ich beantworte das erstmal im Detail und sage dann noch was Allgemeines. Also im Detail ist es so, Europa garantiert ja als eine der vier Grundfreiheiten die Kapitalverkehrsfreiheit und der Europäische Gerichtshof samt der europäische Gesetzgeber hat ja regelrecht eine gesetzliche Infrastruktur geschaffen, die den Spielraum der Nationalstaaten einengt. Ja. Das heißt, gerade im Bereich Verrechnungspreise, wir haben dort, wo am allermeisten Schindluder damit getrieben wird, also zum Beispiel bei geistigen Eigentumsrechten, und auch im Bereich der Finanzierung von Unternehmen, also dass sie Kredite aus Steueroasen vergeben in die Länder, wo sie eigentlich die Wertschöpfung erzielen und dann über die Zinszahlung praktisch das Geld außer Landes bringen. Diese Strukturen sind alle durch europäische Richtlinien abgesichert und auch der Europäische Gerichtshof setzt dem Nationalstaaten da recht scharfe Grenzen, was er machen darf, um das zu unterbinden. So, das ist in sich ein Stück weit sogar logisch, weil der freie Kapitalverkehr bedeutet natürlich auch, dass ich ein Unternehmen freistellen muss, ob es denn jetzt, sag ich mal, ein gewisses geistiges Eigentumsrecht in einem Land oder in einem anderen verwalte. Jetzt können wir natürlich eine Grundsatzdebatte über geistige Eigentumsrechte führen, aber lassen wir das mal so lange beiseite. Das heißt, an der Stelle ist es leider schon so, dass die Tendenz zum Missbrauch regelrecht schon Teil der Gesetzgebung geworden ist. Ja. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, wie manche Länder, ich tue so, als existiere die Europäische Union gar nicht, aber das, glaube ich, wäre ein gigantischer Rückschritt, der auch der Lebensrealität der allermeisten Menschen und Unternehmen überhaupt nicht mehr entspricht. Wo ich Ihnen aber recht gebe, ist Folgendes. Es gibt nach wie vor nationale Handlungsspielräume und es gibt noch mehr Handlungsspielräume, wenn die Länder sich zusammenschließen, die etwas tun wollen. Und das europäische Recht erlaubt auch, sag ich mal, in den Grenzen des Gemeinschaftsrechts zumindest, auch Initiativen nur von den Ländern zu betreiben, die kooperationswillig sind, die sogenannte verstärkte Zusammenarbeit. Das ist die Methode, mit der jetzt derzeit versucht wird, die Finanztransaktionssteuer einzuführen. Und das sollte man in der Tat mehr machen. Also das sollte man mehr machen. Und es ist auch wahr, dass zum Beispiel im Bereich der Verrechnungspreise durch eine schärfere Kontrolle man auch schon im geltenden Recht sehr viel mehr an Gestaltungsmöglichkeiten, sage ich mal, beschränken kann. Aber was nicht geht, ist einfach so zu tun, als wenn das europäische Recht mit seinen Beschränkungen nicht existiert. Aber da ist eben dann auch die Frage, wie wichtig ist mir das eigentlich? Und ich glaube, dass da die größere Musik spielt. Also hat es denn die deutsche Bundesregierung wirklich gestört, dass es diese europäischen Gesetze gab? Und meine These wäre, nee, das hat die eigentlich nicht gestört, sondern die großen Unternehmen, die bisher davon profitiert haben, wurden von der Bundesregierung dort, ich sag's mal ironisch, gut vertreten. Und das wurde nicht streitig gestellt. Selbst in dieser Krise, wo alle Staaten große Finanzprobleme hatten, wurde jahrelang an dem massiven Missbrauch der Kapitalverkehrsfreiheit zu Steuerhinterziehung und zu aggressiver Steuervermeidung, das wurde nicht streitig gestellt. Und ich bin mir recht sicher, hätten Frankreich und Deutschland, einige anderen Länder, die Krisenländer mit der moralischen Druck dieser Krise das streitig gestellt, dann hätte man auch Veränderungen durchsetzen können. Und insofern diese nationalen Alleingänge, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Wenn man bereit wäre, in den verschiedenen Ländern tatsächlich auf Konfrontation in dieser Frage zu stellen, dann würde sich auch Europa verändern. Selbst mit der Einstimmigkeit, die zu Steuerfragen im Vertrag leider immer noch vorgesehen ist. Matthias, kann ich gerade noch mal eine Nachfrage zur Kapitalverkehrsfreiheit machen? Ja, kurz, bitte. Ja, das Dogma der Kapitalverkehrsfreiheit, müsste das nicht in Frage gestellt werden? Ich frage mich immer wieder, kann man wirklich so blöd sein und sich mit diesem Dogma der Kapitalverkehrsfreiheit gewissermaßen, dass Länder sich regelrecht ausrauben lassen durch die internationalen Konzerne? Ja, das ist mir deutlich zu scharf. Also ich dachte immer, Piraten kennen keine nationalen Grenzen. Ich bin sehr erstaunt. Der Punkt ist aus meiner Sicht, natürlich hätten wir Europa nicht, würde ich auch eher so argumentieren wie Sie. Aber wir haben Europa als gemeinsamen Rechtsraum. Und in diesem Rechtsraum kann man tatsächlich, wenn man mit mehreren Staaten gemeinsam handelt, europäische Öffentlichkeit herstellt, können wir die Freiheit eines gemeinsamen Marktes genießen und gleichzeitig einen starken sozialen Schutz organisieren. Das muss man allerdings durchsetzen. Und ich glaube, dass die Vermutung, dass auf nationaler Ebene die Kräfteverhältnisse so viel besser sind, das kann man wirklich bezweifeln. Das schauen sich die jetzige Bundesregierung an. Wir Grünen sind mit mit dem Versprechen in die Wahlen gezogen, hohe Vermögen zu besteuern, dabei kleine und mittlere Unternehmen zu schützen und so weiter. Wir sind trotzdem massiv angegangen worden in dieser Frage. Das hatte mit Europa wenig zu tun, sondern damit, dass eben die gleichen Akteure, die in Brüssel mächtig sind, sind auch national mächtig. Aus meiner Sicht löst die Rückwendung zum Nationalen überhaupt kein einziges Problem. Das schafft nur lauter neue. Ja, aber wir sind ja alle Demokraten, Herr Giegold, und Minderheiten sind bei uns geschützt, genauso wie bei den Grünen auch. Im Prinzip haben Sie vollkommen... Ich mache ja nur meine Witzlein, das ist alles, ja. Und ich springe immer wieder drauf und das ist dann mein Fehler. Okay. Nee, überhaupt kein Fehler, ist völlig in Ordnung. So, der nächste Fragestellende, ich weiß jetzt nicht, ob es Ben oder Piratus war, einigt ihr euch? Also Bene war vor mir. Okay, dann Benedikt. Ja. Herr Giegold, Sie haben ja ausgeführt, dass auf europäischer Ebene momentan versucht wird, eine Bankenabwicklung mit einer Gläubigerbeteiligung hinzubekommen, beziehungsweise eine Bankenrekapitalisierung mit einer Gläubigerbeteiligung. Und dann haben Sie aber gemeint, ja, dass da momentan einzelne Nationalstaaten versuchen, da ihre Hintertürchen aufzumachen, um ihr eigenes Kapital dann wieder rausschlagen zu können. Jetzt wäre meine Frage, wie wird da argumentiert von diesen einzelnen Ländern und welche Länder sind das, die das verhindern, dass eben eine wirkliche Gläubigerbeteiligung auch stattfindet? Ja, also es gibt mehrere Fronten gleichzeitig leider an dieser Geschichte. Also erstmal auf der Ebene der Regeln ist es so, dass die Abwicklungsrichtlinie derzeit in der Verhandlung zwischen Parlament und Rat ist, und in der Position des Rates gibt es die Möglichkeit, unter Vermeidung einer starken Gläubigerbeteiligung größere Zuschüsse praktisch Banken zu geben. Allerdings nur dann, wenn die Bank noch nicht kaputt ist, sondern präventiv heißt das, ja. Also mit anderen Worten, das wäre dann so, wenn eine Bank merkt, dass sie in Probleme kommen könnte, dann kann sie zu ihrer Regierung gehen und sagen, bitte hilf mir. Und dann darf die Regierung das auch grundsätzlich weitermachen, ohne eben zu einer scharfen Gläubigerbeteiligung übergehen zu müssen. Das ist, und diese Ausnahmevorschrift kam wohl vor allem auf Druck von Frankreich und Italien in den Text, aber Deutschland hat diesem Kompromiss leider zugestimmt, was mich sehr ärgert, und das Parlament hält da im Moment dagegen, und das ist derzeit das Europaparlament, und das ist derzeit streitig, und ich bin schon sehr gespannt, wie das bei den Koalitionsverhandlungen ausgeht, weil in Deutschland, weil die Linie der Bundesregierung, das mitzutragen, ist aus meiner Sicht gegen die ganze Idee, dass wir aufhören, mit Steuerzahlergeld Banken zu retten. Tja, vielen Dank. Nächster ist jetzt Piratus. Ja, hallo Herr Giegold. Ich habe gleich zwei Fragen. Ich sehe in der Ungleichverteilung von Real- und Geldvermögen die eigentliche Ursache aller Krisen. Je ungleicher die Verteilung, desto schwerer ist es, Ersatzschuldner bei den Privaten, bei den Unternehmen zu finden. Zur Not muss sich dann der Staat verschulden oder als Ultima Ratio dann die Zentralbank. Meine Frage zielt jetzt Richtung Japan. Japan hat nicht nur die höchste Staatsverschuldung, sondern auch die höchsten pro Kopf Privatvermögen. Und wenn man sich den Gini-Index anschaut, sind diese Privatvermögen auch merkwürdigerweise am gleichmäßigsten verteilt. Meine Frage ist, wie bekommt Japan diese relative Gleichverteilung hin? Also, erstmal teile ich grundsätzlich die Krisenanalyse, wobei ich nicht ganz so weit gehen würde zu sagen, dass das der einzige oder der zentrale Grund ist, sondern wir haben in Europa einige mehr oder mehrere Gründe, warum wir in diese verschärfte Krise gekommen sind. Wobei, was ich ausdrücklich teile, ist, dass die hohe Ansammlung von Kapital plus eine laxe Form der Kreditvergabe durch die Banken, dass das beides zentral dafür war, dass es zu diesen Blasen gekommen ist. Und natürlich hätte man das durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik und Finanzmarktregulierung anders gestalten können, aber das wurde eben nicht gemacht. Und diese Kombination aus laxer Marktordnungspolitik mit einem hohen Maß an anlagesuchendem Kapital, das hat diese Krise eigentlich ausgelöst. Und So, und ich glaube, dass Japan mit der Situation insgesamt besser zurechtkommt, hat eben auch damit zu tun, dass das im Wesentlichen nationale Vermögen sind, die wieder national in Verschuldung überführt werden. Und die Probleme, die wir in Europa haben, dass wir es dort mit großen grenzüberschreitenden Geldflüssen zu tun haben, dass wohinter dann keine Zentralbank eines Einzelstaates steht, das haben die Japaner eben nicht, sondern die sichern eben, haben ihre Finanzierung langfristig gesichert und haben auch Institutionen, die diese Finanzierung weiter sicherstellen, sodass auch die Zentralbank erstmal da gar nicht in enorme Vorleistungen ständig treten muss, wobei auch die japanische Zentralbank natürlich ihre Bilanz im Rahmen der Krise erheblich ausgeweitet hat. Die so und die relative Gleichverteilung in Japan hat eben auch wieder etwas mit den Institutionen der japanischen Wirtschaft zu tun. Also die so und der Punkt, den ich noch machen will, ist, dass aus meiner Sicht es aber eine konstruktive Alternative für Europa gibt, und das ist eben diesen hohen angesammelten Geldvermögen etwas Konstruktives zu tun zu geben. Also ich bin zum einen der Meinung natürlich, dass man sie besser besteuern sollte, aber zum anderen gibt es ja nun wahrlich genug zu investieren in Europa. Wir müssen unsere Wirtschaft ökologisch umbauen, wir müssen sie auch sozial fit machen für eine Zeit der alternden Bevölkerung, und in der Zeit gäbe es eben für sowas wie ein Green New Deal, für dieses Kapital, was zu wenig, zu niedrigen Zinsen zur Verfügung steht, tatsächlich was Konstruktives zu tun. Das heißt, was wir vor allem machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass gute Investitionsgelegenheiten für dieses Geld bereitstehen, und das kann man mit einer vernünftigen Umbaustrategie auch erreichen. Also indem ich eben Auflagen mache, wie Autos der Zukunft aussehen sollen, wie Gebäude gedämmt werden, wie wir das Energiesystem umbauen, wie wir Infrastrukturinvestitionen vornehmen. All das führt ja dazu, dass dieses Kapital etwas Vernünftiges zu tun bekommt, statt von einem relativ kurzfristigen Vermögensmarkt zum anderen zu vagabundieren und Krisen auszulösen. Und das ist eine konstruktive Antwort, wie wir in Europa mit diesem vielen Geld umgehen könnten. Meine zweite Frage muss ich jetzt leider kurz modulieren, weil ich darauf gern eingehen würde. Ich sehe in diesem Vorschlag, den Sie machen, ein großes Problem. Sie sagen selbst, dass die Gelder relativ umverteilt sind. Das heißt, wenn wir jetzt diesen umverteilten Geldvermögen auch noch die Chance geben, Realvermögen zu kaufen, weil das wäre dieses Investieren in die Realwirtschaft, würden wir ja im Endeffekt diesen umverteilenden Mechanismus der Realwirtschaft noch diesen Leuten sozusagen helfen. Eine Ermöglichung schaffen, dass dieses Geldvermögen überhaupt noch in die Realvermögen wandert. Das halte ich für ziemlich kritisch. Ehrlich gesagt, ich habe hier eben zwei Punkte genannt. Ich bin zum einen der Meinung, dass wir ein Steuersystem brauchen, das gerade im Bereich von Einkommen aus Kapital wieder ernsthaft funktionieren muss und damit eben zu einer größeren Gleichverteilung beitragen soll. Zum anderen ist das Kapital aber nun mal da. Und ich bin kein Freund von der Vorstellung, man könne problemlos oder relativ problemlos große Vermögensschnitte und dergleichen vornehmen. Also diese Logik von Schnitten ist mir relativ fremd. Ich glaube, das geht mit sehr großen Risiken für die Systemstabilität einher. Und in der Tat, wenn dieses Geld letztlich niedrig verzinst, etwas Vernünftiges tut, das finde ich konstruktiv für die Gesellschaft. Und das ist eben alles, die zentrale Frage ist, welche Ansprüche auf zukünftige Vermögen oder Erträge kann ich aus Kapitalbesitz ableiten? Und dass die Zinsen derzeit niedrig sind, auch am langen Ende, finde ich persönlich gerade aus einer Sicht sozialer Gerechtigkeit eigentlich etwas Positives. Wenn ich jetzt noch dürfte, würde ich dann doch noch meine zweite Frage gerne noch stellen, die eigentlich zweite. Die passt aber zum Thema. Ist ein Modell der Staatsfinanzierung über die Zentralbank, so wie es Japan macht seit 25 Jahren, auch eine dauerhafte Alternative für Europa? Wenn man mal versucht, vielleicht durch politisches Wirken dieser extremen Ungleichverteilung entgegenzuwirken gleichzeitig. Japan finanziert sich ja nicht ausschließlich über die Zentralbank, das hatte ich eben auch gesagt, sondern die haben eben auch große Versicherungsgesellschaften, über die eben große Teile der Ersparnisbildung organisiert werden, und die finanzieren, kaufen eben auch wieder Staatsanleihen. Also das ist nicht nur die Zentralbank. Der Punkt ist darüber hinaus, dass wäre das für Europa eine Lösung? Ich glaube, das Grundproblem bleibt eben folgendes. Es spricht eigentlich theoretisch gar nicht so viel dagegen, dass man, dass die Zentralbank auch einen Teil der Staatsfinanzierung übernimmt. Das Problem ist nur, dass natürlich, es steht ja nicht in der Bibel, dass Geldschöpfung immer von privaten Unternehmen, also ergo Banken, betrieben werden muss. Ich könnte das ja auch anders organisieren. Und das wäre vermutlich gemeinwohlfreundlicher. Ich finde diese Ideen vom Vollgeld und Ähnlichem, das finde ich im Prinzip alles recht interessant. Das Problem, was aus meiner Sicht bleibt, ist, wie schaffe ich das institutionell so zu machen, dass ich nicht eine autoritäre, völlig abgehobene Institution habe, die letztlich entscheidet, was wie gekauft wird, und auf der anderen Seite verhindere, dass Politik letztlich dann der Zentralbank in die Tasche greift und statt unangenehme Reformen zu beschließen, entweder durch Mehreinnahmen oder durch Ausgabenbeschränkungen, lieber die Druckerpresse anzuwerfen. Und mit diesem Anwerfen der Druckerpresse, diese Erfahrung gab es in der Wirtschaftsgeschichte sehr oft. Wir hatten unglaublich viele Entwertungskrisen, und diese Krisen sind schädlich für alle, weil sie zu völlig ungerechten Verteilungswirkungen führen. Diejenigen, die dem Geldsystem vertraut haben, werden bestraft, die nicht vertraut haben, werden begünstigt. Und deshalb, sag ich mal, unterm Strich und noch dazu bei einer europäischen Zentralbank, bleibe ich skeptisch, ob das so eine gute Idee ist, dass die Zentralbank Staatsfinanzierung übernehmen sollte. Das war ein bisschen längliche Antwort, aber ich versuche auch ein bisschen einzugehen auf Themen, die ich vermute, dass die in einer AG Geldpiraten oder wie ihr euch nennt, ja auch diskutiert werden. Ja, ich habe vorhin erst einmal dann das Saalmikrofon geschlossen. Ich bitte die anderen beiden da nochmal zu warten, bis ich das nächste Mal dann wieder öffne. Wir waren jetzt eigentlich schon mitten im Geschehen, muss ich sagen. Ich habe sehr lange gewartet. Also Matthias, das finde ich nicht okay, ganz korrekt. Okay, dann nehme ich dich halt noch dran als letzten. Ja, also ich möchte das auch ein bisschen zweiteilen. Pirat ist mein Mitkollege in der AG Geldordnung Finanzpolitik, sprich auch in der AG Wirtschaft, hat ja auch da eine zweigeteilte Frage gestellt. Wie hoch sehen Sie, also wie hoch sehen Sie die Möglichkeit, dass eben der Yuan, also China, eine wesentlich größere Rolle spielt in der Weltfinanzpolitik und vielleicht auch die Leitwährung stellen wird in Zukunft? Und Frage B, die ich auch als sehr interessant finde, betrifft das EU-Parlament. Inwiefern sehen Sie da, Sie hatten ja eben auch einige Sätze dazu gesagt, den Einfluss der US-amerikanischen Regierung, sodass zum Beispiel auch sich mehr oder weniger das EU-Parlament ja quasi als Marionette dann irgendwo herausstellen wird, die eben halt jetzt eben halt US-Politik nacheifert, und dass eben auch die Politiker selbst Klassen bekommen, Zertifizierungen bekommen, sodass sie eben gar nicht mehr so eigenständig handeln können und sich damit der Basis, sprich der Bevölkerung, der EU-Bevölkerung weiter entfernen. Da nochmal eben halt da eine Antwort zu, wie Sie diese beiden Blickwinkel sehen. Also zum einen, China verfolgt sehr systematisch eine Politik, die eigene Währung zu globalisieren. Das ist ganz deutlich. Also China beobachtet mit großem Interesse, wie die USA ihre eigene Währung schwächen und gleichzeitig Europa durch das die Unfähigkeit, die eigene Krise vernünftig zu lösen, weil wir haben ja auch bei allen ökonomischen Fragen, über die wir jetzt geredet haben, auch noch institutionelle Probleme, also dass wir eben nicht in der Lage sind, rasch genug vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das beobachtet China, und allerdings wissen die auch sehr genau, wer seine Währung globalisiert, geht auch Systemrisiken ein, und das machen die sehr behutsam, aber sehr strategisch, und ich glaube, das ist ganz deutlich, dass das letztlich das Ziel der chinesischen Währungspolitik ist. Sie wissen aber auch, dass sie noch nicht so weit sind, weil eine globalisierte Währung muss jederzeit und vollständig mobil und umtauschbar sein. Und an dem Punkt sind sie einfach noch nicht. Das und insbesondere auch wird man dann mehr Schwankungen zulassen müssen. Das macht China ja bisher nicht. Sie sind aber auch da auf dem Wege. Also das heißt, man sieht ja auch, dass sie anfangen, immer mehr Außenwirtschaftsverträge in der eigenen Währung abzuschließen. Das Letztere, was Sie gesagt haben, fiel für mich tendenziell, entschuldigen Sie bitte diese Wortwahl zu später Stunde, unter die Rubrik etwas seltsam. Die Vorstellung, dass Europaparlamentarier klassifiziert werden und Marionetten der USA sein, ehrlich gesagt... Es ist ja jetzt die Tendenz in Amerika, dass ja nicht ein Senator so seine eigene Meinung, er muss ja erstmal seine Richtlinien befolgen, bevor er überhaupt eine Frage stellt dem anderen Senator, und da muss er natürlich wissen, ob er dafür auch ich weiß nicht, zertifiziert worden ist. Und da ist meine Frage, ob das auch irgendwo hier in Europa eine Rolle spielt, dass es eben eine Class 1, Class 2 und Class 3 Politiker gibt, sodass dann EU-Ratsmitglieder dementsprechend mehr Einfluss haben auf die Entscheidungen der EU als jetzt ein normaler EU-Parlamentarier. Jetzt geht es aber ganz wild durcheinander. Also der EU-Rat sind die Mitgliedsländer. Das Europäische Parlament sind frei gewählte Abgeordnete. Und natürlich gibt es europäische Abgeordnete, die in großem Maße schauen, was passiert in den USA, und die auch ein großes Interesse an einer engen Beziehung zwischen den USA und der EU haben. Sie wissen ja vielleicht, dass derzeit verhandelt wird über ein transatlantisches Freihandelsabkommen. Dieses Abkommen hat gerade bei den beiden größten Fraktionen, aber auch bei den Liberalen, sehr viele Fans. Wir Grünen gehören aus demokratischen Gründen da eher zu den Skeptikern. Wir wollen nicht, dass in zu vielen Bereichen sich die europäische Demokratie faktisch durch so einen Vertrag beschränkt in dem, was man dann noch regulieren kann, beziehungsweise was man auch aus dem eigenen Markt fernhalten kann. Denken Sie nur an Klonfleisch und ähnliche Dinge. Ja, das wollen wir so nicht. Aber hier, ich würde sagen, amerikanisch ferngesteuert, also es tut mir leid, das, was hier Politik treibt, ist, dass wir hier eine liberal-konservative Mehrheit haben. Die haben die Bürgerinnen und Bürger Europas so gewählt. Natürlich findet das nicht in einem machtfreien Raum statt, aber im Wesentlichen beruht es auf der freien Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Und das bildet sich auch hier im Parlament ab, und alle anderen Kräfte sind im Verhältnis dazu schwach. Das gilt selbst für die Lobbyisten, selbst wo die sehr mächtig und gut organisiert sind. Die können nur deshalb stark sein, weil Abgeordnete hierher gewählt wurden, die auf die hören. Und das ist letztlich dann doch eine Entscheidung des Souveräns. Und das war eben eine Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger Europas, nach der Krise mehrheitlich liberal-konservative Abgeordnete zu wählen und mehrheitlich liberal-konservative Regierungen der Mitgliedsländer. Und entsprechend wird die Politik jetzt auch gemacht. Vielen Dank, Herr Giegold. Wir kommen jetzt zum vielleicht schwierigsten Thema des Abends, und zwar zur Krise der Währungsunion. Wir hatten ja vor 2 Wochen hier die Ulrike Herrmann zu Gast. Sie haben vielleicht schon die Gelegenheit gehabt, ihr Buch wenigstens mal wahrzunehmen, und sie hat auch in Le Monde Diplomatique einen tollen Beitrag geschrieben, die 4 Krisen der Eurozone. Wie Sie vorhin schon mal gesagt haben, sind es wirklich verschiedene Krisen, die zu dieser ganzen Krise geführt haben. Aber ich möchte das jetzt mal ganz kurz abkürzen, sondern da wir, wie gesagt, mit Ulrike Herrmann diese 4 Teilkrisen ja schon breit diskutiert haben, sie war 2,5 Stunden bei uns, möchte ich erstmal auf die veränderte Situation in der Währungsunion seit der Rede Draghis letztes Jahr im Sommer zurückkommen. Ob wir seitdem in irgendeiner Art und Weise eine andere Währungsunion haben, zumindest die eine, die sich deutlich von dem unterscheidet, wie sie vorher konzipiert war. Nun gut, also insofern, dass jetzt die Zentralbank spät, aber dann schließlich doch erklärt hat, dass sie im Zweifelsfall dafür sorgen wird, dass es nicht zur zur Zahlungsunfähigkeit kommt. Und das ist eine ganz zentrale Veränderung. Und sie hat sich dabei allerdings gebunden an eine letztlich, wenn auch etwas fern, demokratisch rückgekoppelte Entscheidung, nämlich die im Rahmen des europäischen Stabilitätsmechanismus in einer Programmbeziehung zu sein. So, das ist, dadurch gibt es jetzt aber endlich eine Antwort darauf, was ist, wenn der ESM, wenn der Fonds nicht mehr ausreicht, dann steht eben notfalls die Zentralbank dahinter. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung und diese Entscheidung hat eine Umkehr an den Finanzmärkten bewirkt und die Zinsen sind seitdem rückläufig, praktisch für alle Krisenländer. Die sind aber immer noch viel zu unterschiedlich, um für eine gemeinsame Währungsunion vernünftig funktionieren zu können. Also die Zinsaufschläge sind immer noch zu hoch und auf dieser Basis wird es den Krisenländern, insbesondere denen, die hoch im Ausland verschuldet sind, schwerfallen, ihre Wirtschaft wirklich wieder flott zu bekommen. Aber tatsächlich ist das natürlich, die Stabilisierung ist sehr stark dadurch gekommen, dass die Zentralbank eingegriffen hat und diese Signale gesetzt hat. Und deutlich weniger dadurch, dass die europäische Politik in der Lage gewesen wäre, das Vernünftige wirklich zu tun. Bis heute sind wir weit hinter dem an politischer Kooperation, was eine gemeinsame Währung eigentlich brauchen würde. Ja, also Helmut Schmidt hat gesagt, die einzige Institution, die in dieser Krise wirklich Handlungsfähigkeit zeigt, ist die EZB, wenn auch verspätet, wie Sie eben dargestellt haben. Jetzt ist ja eine Währungsunion, so wie sie europäische Länder konzipiert haben seit 1992 und dann in Kraft getreten 98, eine einzigartige Situation. Es gibt kein geschichtliches Vorbild. Bei einer normalen Finanzkrise tritt eine Zentralbank immer als Lender of Last Resort ein. Das ist praktisch der letzte Kreditgeber, der dann notwendig wird, weil das Geldsystem einfach so aufgebaut ist, wie es ist. Und wenn dort halt, wie gesagt, Blasen entstehen ab einem gewissen Zeitpunkt, und das brauchen wir nicht breit diskutieren, dann kann nur eine Zentralbank letztendlich die Erstarrungen im Interbankenmarkt und sonst was aufbrechen, um diese Liquidität sicherzustellen. Jetzt ist es aber in Europa so, dass wir eine Sondersituation hier haben. Die nationalen Märkte haben sich ja wieder, also Finanzmärkte, waren schon ziemlich weit verflochten innerhalb von Europas, aber in dem Moment, wo der exogene Schock kam von den USA, haben die Finanzmärkte renationalisiert. Und das hat den Marktteilnehmern ja vor Augen geführt, wir haben es ja doch nicht mit einem einheitlichen Währungsraum zu tun, der einheitlich agiert, sondern die agieren ja doch alle erstmal national, wenn sie ihre Banken jetzt retten und so weiter. Und wie gesagt, das ist durchbrochen worden im Jahre 2012 durch die Notenbank. Bloß können wir in diesem labilen Zustand so ausharren? Was bedeutet denn das jetzt? Vom Verfassungsgericht haben wir ja die deutschen Klagen laufen, um das nur noch als Anmerkung. Also Ihrer Krisengeschichte stimme ich nicht vollständig zu, weil dazwischen ist noch was anderes passiert. Und nur deshalb kam es zu dieser starken Renationalisierung. Das lag nicht daran, dass die Länder einfach nur zu unterschiedlichem Maße bereit waren, ihre Banken zu retten, sondern es war ja ironischerweise so, dass einige der Länder, die jetzt große Probleme haben, die hatten ja gar nicht in großem Maße diese giftigen Papiere in den Büchern. Also Italien zahlt zum Beispiel heute viel höhere Zinsen als Deutschland, obwohl die deutschen Banken sich viel mehr vollgesaugt hatten mit diesen fragwürdigen amerikanischen Papieren. Nein, der Hintergrund dieser Krise war, dass in den 10 Jahren vor Lehman, immer seitdem der Euro existierte, einige Länder eben immer höhere Auslandsschulden aufgenommen haben und gleichzeitig dadurch ein kreditfinanziertes Wachstumsmodell entstand, das dazu führte, dass die Länder immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit verloren, während Deutschland das Gegenteil machte. Wir wurden durch die Agenda 2010 und auch durch eine große Innovationsleistung vieler Unternehmen immer wettbewerbsfähiger. Und das war der Grund, warum die Märkte so großen Zweifel hatten. Also der Zweifel entstand dadurch, dass viele Anleger sich fragten, können Länder, die Leistungsbilanzdefizite von 8% am Bruttoinlandsprodukt aufgebaut haben, sind die in der Lage, im Euro in so einer Krisenlage zu verbleiben? Und beziehungsweise, wenn sie es nicht sind, wird dann irgendjemand anders bereit sein, ihnen zu helfen? Ohne den Aufbau dieser großen makroökonomischen Ungleichgewichte wäre es zu den Krisen nicht gekommen. Und das ist auch entscheidend für die Frage, was bedeutet das für die Zukunft? Eine gemeinsame Währungsunion muss verhindern, dass so große makroökonomische Ungleichgewichte sich aufbauen können. Und dazu braucht es eine viel stärker koordinierte Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Eurozone. Und da haben wir bisher eben erst die Hälfte der Arbeit geleistet. Die Frage ist ganz schlicht, wenn ich eine gemeinsame Währung haben will, dann muss ich mich entscheiden, tatsächlich gemeinsame Wirtschaftspolitik zu betreiben. Und wenn ich das nicht will, dann wird das mit der Währung auf Dauer immer wieder in großen Anpassungskrisen enden. Und bisher haben wir versucht, neue Regeln zu schaffen, Überwachungsstrukturen und dergleichen. Die funktionieren aber schon nach kurzer Zeit erkenntlich nicht vernünftig. Also die groß angekündigten Systeme, europäisches Semester, regelmäßig zu schauen, sind die Länder auf dem richtigen Reformpfad und so weiter. Da könnte ich jetzt lange drüber reden, aber man sieht jetzt schon, dass die Europäische Kommission und die Mitgliedsländer nicht bereit sind, wirklich den Ländern auf die Füße zu steigen, die es nötig hätten. Nee, ich nehme mal ein Beispiel, Italien. Ganz klar ein Land, was derzeit sicher Reformbedarf hat. Dort wurde die Regierung Monti abgewählt. Die ungeliebte Immobiliensteuer, die vorher von der EU-Kommission mit empfohlen wurde, wurde einfach abgeschafft. Und die EU-Kommission hat das laufen lassen, ohne wirklich darauf zu dringen, dass dann eben ein adäquater Ersatz in Italien beschlossen wird. Ja, das so geht es halt nicht. Und da für diese Art von Beispielen gibt es viele. Und das macht mir ehrlich gesagt sehr große Sorgen, dass diese gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik, die alleine meiner Meinung nach in der Lage ist, zukünftige Krisen wirklich unwahrscheinlicher zu machen, dass die zu der es immer noch nicht die Bereitschaft gibt. Und das liegt leider auch, muss man so hart sagen, eben nicht nur an Italien und Frankreich, es liegt auch an Deutschland. So, wir sind ganz dicht beieinander oder eigentlich deckungsgleich. Jede Verkürzung der Krise, wie ich eben halt gemacht habe, weil ich nicht so lange reden wollte, sorgt dann dafür, dass die anderen Aspekte dann natürlich ergänzt werden müssen. Das haben wir jetzt getan. Dennoch, die Geldpolitik stößt an eine Grenze. Definitiv. Sie kann zwar, wie gesagt, mit den Aussagen der Zentralbank hat sie einigermaßen das System stabilisiert, aber man merkt, dass sie die Kreditvergabe in den Südländern, an die mittelständischen und kleinen Unternehmen, die kommen nicht in Gang. Im Gegenteil, die Geldmenge sinkt seit geraumer Zeit, was ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass man sich in einer Rezession oder Schlimmeres befindet. Die Notenbank schafft es nicht, diese Kreditvergabe anzukurbeln im europäischen System. Das bedeutet doch, dass wir den zweiten Eckpfeiler, die Fiskalpolitik, aktivieren müssen. Aber das gelingt uns nicht, weil man im Europäischen Rat hier vollkommen unterschiedliche Interessen hat. Ja, ich bin da Ihrer Meinung. Also ich würde nur bestreiten, dass es wirklich unterschiedliche Interessen sind, weil das letzte Interesse, was Deutschland haben kann, ist, dass das europäische Einigungswerk für Jahrzehnte zurückgeworfen wird. Und wenn die Krisenländer nicht recht bald auf die Beine kommen, und zwar damit meine ich nicht, dass sie ein Mini-Wachstum erzielen, sondern wirklich eine Dynamik, die dazu führt, dass die Arbeitslosen wieder von der Straße kommen. Wenn das nicht gelingt, dann wird Europa großen Schaden nehmen. Und das bedeutet, die Weigerung der CDU-FDP-Regierung zu sagen, wir alles Teufelszeug, Schuldentilgungspakt mit niedrigeren Zinsen für die Länder, größere Investitionsprogramme, die Realwirtschaft dort erreichen und so weiter, dass das alles tabuisiert wird. Das hat die Krise schlimmer gemacht und das ist eben auch nicht im deutschen Interesse, sondern das ist vielleicht im Interesse der Regierung gewesen, weil man damit in Deutschland glaubte, Wahlen gewinnen zu können. Und tatsächlich hat das ja geholfen, so nach dem Motto, wir machen keine Transferunion, wir übernehmen keinerlei gemeinschaftliche Risiken, außer es geht gar nicht mehr anders. Und so läuft das ja seit 5 Jahren. Also Frau Merkel verteidigt heroisch auf den Gipfeln das sogenannte deutsche Interesse. den Krisenländern geht es immer schlechter. Und das ist leider überhaupt nicht im Interesse unseres Landes. Denn unsere Zukunft ist eben gerade als Deutsche zutiefst mit dem europäischen Einigungsprozess verbunden. Jetzt erlebe ich Sie aber wirklich zum ersten Mal in diesen Aussagen auch so ein bisschen ratlos, wie mir es erscheint. Sie haben vollkommen recht, 84% der Deutschen oder in Bayern haben es gesagt, ein paar 70 im Bundesgebiet, dass ihnen es wirtschaftlich gut geht, oder sie teilen die Position von Frau Merkel, wie sie bisher Deutschland durch die Krise manövriert hat. Das muss ja jemand wie Sie, der wirklich, sage ich mal, etwas tiefer diese Krise analysiert hat und zu Recht das alles gesagt hat an dem heutigen Abend, gerade die letzten Sätze eben, irgendwo ein bisschen rat- und fassungslos hinterlassen, oder nicht? Das bestreite ich überhaupt nicht. Also wenn es eine einfache Antwort derzeit gäbe, wie man mit einer klar an europäischer Gemeinschaftlichkeit orientierten Politik derzeit leicht Wahlen gewinnen könnte, dann kann ich Ihnen versichern, ich hätte es der grünen Wahlkampfleitung nicht verschwiegen, wenn ich das die Lösung dafür gehabt hätte. Ich bin selber erschreckt, wie sehr dieses Wahrnehmen im Wir und Ihr, die Faulen im Süden, weil darauf läuft es ja dann bei vielen hinaus, ja, also die angeblich Faulen im Süden, die selber an ihrer Krise schuld sind, und wir, die wir immer, sag ich mal, die Gürtel enger geschnallt haben gemeinsam, wenn es drauf ankam, so geht ja das Stereotyp, das ist leider sehr tragfähig, obwohl natürlich die Wahrheit vermutlich dichter darin wäre zu sagen, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich in Deutschland sehr viel zugenommen hat. Viele, die große Vermögenszuwächse hatten, haben dieses Geld in die Krisenländer verliehen und ihnen wurde insofern eine Abschreibung eines Teils dieser Gelder erspart durch die europäische Krisenpolitik. Das hat den Steuerzahler belastet in Deutschland und damit auch die kleinen Leute. Es ist alles nur etwas komplizierter als diese Stereotypen. Zudem stimmt es natürlich auch, dass die Südländer einen relevanten Beitrag durch ihre schlechtes Regieren zu der Krise selbst geleistet haben. Ja, aber ich gebe Ihnen recht, im Moment kenne ich niemanden, der eine wirklich überzeugende politische Strategie hätte, wie man mit einer stark an Solidarität orientierter Politik Wahlen gewinnen kann. Und das ist bitter. Ich hoffe, dass ein Stück weit, das sage ich auch ganz offen, ich hoffe, dass die SPD in den Koalitionsverhandlungen einen Richtungswechsel mit durchsetzt. Das braucht Europa. Ja, wir haben eine Europawahl anstehen nächstes Jahr und soweit ich meine Piraten hier kenne, werden wir uns halt ganz klar proeuropäisch positionieren. Vielleicht sogar also mehr als deutlich machen, schon alleine auch in der Auseinandersetzung mit der anderen Bewegung, die da entstanden ist auf der anderen Seite des politischen Feldes. Ja, dann darf ich Ihnen noch eins sagen. Wenn Sie das Ihren schwedischen Piratenkollegen auch erklären würden, würde mich das sehr freuen. Also ich ärgere mich regelmäßig, die sind ja bei uns in der Fraktion, die stimmen immer regelmäßig anders als die Fraktionsmehrheit. Um gerade in diesen Fragen stärkerer wirtschaftspolitischer Zusammenarbeit sind die sehr stark europaskeptisch. Und das finde ich sehr bedauerlich. Und ich habe es auch heute dem Kollegen, den ich menschlich sehr mag, schon gesagt, ich werde es heute den Piraten im Radio sagen, dass sie da immer mehr auf die Finger. Sie schreiben ja auf ihre Webseite Piraten International und so weiter. Wenn Sie da mal zu etwas mehr Veränderungen beitragen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Also es ist immer gut, so einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und wenn Sie das jetzt sagen, weil Sie haben die Erfahrung im Europaparlament mit den beiden Abgeordneten. Ich sitze ja fast neben ihm. Ich sehe immer genau, wie er stimmt. Da brauche ich nicht mal ins Internet zu gucken. Also mir war das bisher nicht bekannt, aber wir werden das gerne mal überprüfen. Aber die deutschen Piraten, das kann ich Ihnen also wirklich hier sagen, sind das glatte Gegenteil. Wir haben zwar auch einen Minderheitenflügel, der ökonomisch gewichtige Einwände hat in dieser Währungsunion-Krise. Das wird auch der ein oder andere am Saalmikrofon auftreten oder ist schon aufgetreten. Aber tendenziell suchen wir wirklich genauso wie Sie den Weg, um dieses demokratische Europa zu komplettieren, die Währungsunion mit einer Wirtschafts- und gemeinsamen Finanzpolitik. Aber auf Ihrer Seite, ich mach gleich wieder das Saalmikrofon auf, aber ein letzter Punkt müssen wir noch machen vorher. da war ein Beitrag auf Ihrem Blog, alles wird gut, Fragezeichen, die Ungleichgewichte in der Eurozone gehen zurück. Die Frau Herrmann vor 2 Wochen kann sich schwer vorstellen, dass der Euro noch existiert, wenn wir so weitermachen. Also in 5 Jahren hat sie den Zeitraum gesetzt. Deswegen habe ich hier formuliert, und alles oder alles wird noch viel schlimmer, Fragezeichen. Da klingt eine ganze Menge Optimismus aus dem Blogartikel bei Ihnen raus. Ist da mehr Hoffnung als Wirklichkeit oder gibt es wirklich klare Indizien oder Indikatoren, die dafür sprechen? Also zunächst mal finde ich immer gut, sich die Fakten anzugucken und danach zu überlegen, wie man arbeitet. Und dieser Artikel, alles wird gut, Fragezeichen, der sagt ja nicht, dass alles gut ist, der sagt nur, dass tatsächlich die Ungleichgewichte in einer größeren Geschwindigkeit zurückgegangen sind, als viele Krisenzyniker sich das noch vor kurzem vorgestellt haben. Ich finde zum Beispiel, wirklich, nehmen Sie mal an, Hans-Werner Sinn, ja. Das ging ja, war noch vor kurzem, dass der sagte, niemals werden diese Länder wettbewerbsfähig sein in Europa. Inzwischen haben Spanien, Portugal und selbst Griechenland ist dicht dran, wieder ausgeglichene Leistungsbilanzen. Und dass dieses Gerede, das selbst von ihm kam, die würden ja nur Schafskäse und Oliven produzieren und ähnlich dumme Sprüche, die haben sich einfach als falsch erwiesen, weil es ist auch nicht richtig, dass die dieser jetzt wieder ausgeglichenen Leistungsbilanzen, dass das nur dadurch kommt, dass die Importe zurückgegangen sind, weil die Krise so stark ist, sondern die haben auch tatsächlich mehr exportiert. Und die Grafiken da auf meinem Blog, die zeigen das eben sehr deutlich. Ist deshalb alles gut? Und das steht auch nicht in dem Artikel, wenn Sie das Kleingedruckte gelesen haben. Nein, es ist nicht alles gut, weil die Stabilisierung ist passiert jetzt auf einem Niveau von Arbeitslosigkeit in den Krisenländern, die weder menschlich akzeptabel ist, noch politisch durchzuhalten. Und wenn wir nicht zu einer positiven wirtschaftlichen Dynamik in den Ländern kommen, dann wird in einem oder anderem Land das Ganze politisch kippen. Und diese Krise ist ja nicht nur ein Problem makroökonomischer Ungleichgewichte, sondern auch, wenn Sie Jugendarbeitslosigkeit von 55% in Spanien und in Griechenland haben, da können Sie sich ausrechnen, dass das nicht sehr lange halten wird. So, deshalb, ich bin nicht überoptimistisch, sage ich ganz offen. Ich bin nicht überoptimistisch, aber ich nehme zumindest wahr, wenn sich Dinge ändern, und ich finde immer gut, sich erstmal an den Zahlen zu orientieren, weil ohne Zahlen kann man eigentlich über Wirtschaftspolitik nicht sprechen. Das ist wohl wahr. Nun sind es aber nicht nur, wie gesagt, orthodoxe Ökonomen wie Professor Sind und Ökonomen, die bei der AfD ihren Platz gefunden haben, sondern es sind halt auch viele Linke. Flassbeck mal als einer als Beispiel hier und viele linke Wirtschaftsjournalisten, die es geht ja auch bis in das Spitzenpersonal der Partei der Linken, die mittlerweile ebenfalls hier eine deutlich kritischere Haltung einnehmen. Ja, was heißt kritische Haltung? Ich habe ja eben auch eine kritische Haltung an den Tag gelegt. Ich habe nur gesagt, ich gucke mir die Daten an und ich stelle fest, dass die Leistungsbilanzen inzwischen ganz anders aussehen als noch vor wirklich wenigen Jahren. Und jetzt müssten wir über die Daten reden. Also das finde ich wirklich zentral, und mehr kann man dazu erstmal auch nicht sagen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass damit die Arbeitslosigkeit in den Staaten schnell genug fällt, es notwendig ist, eben mehr zu tun, als nur zuzuwarten, sondern die Länder werden ja nach wie vor erdrückt, einerseits von hohen Zinslasten auf die Verschuldung, sowohl die Privatverschuldung wie die öffentliche Verschuldung, die häufig Auslandsverschuldung ist. Also die Länder haben ja hohe Auslandsverbindlichkeiten, und alles, was den Staaten hilft, um mit diesen Schulden besser klarzukommen, das ist positiv. Und da müssten wir mehr tun. Und das Zweite ist, dass Sie haben vorhin das Thema Kreditvergabe angesprochen, Programme, die dafür sorgen, dass dort in der Realökonomie Investitionen leichter getätigt werden können. Das ist, was diese Länder brauchen, damit eben die Krise schneller vorübergeht und sich die Menschen nicht von Europa abwenden. Der dritte Koordinator der AG Geldordnung ist heute leider nicht dabei, hat aber eine Frage ins Arbeitspad geschrieben, die jetzt eigentlich passt eben nochmal. Herr Giegold, was halten Sie von Kreditschöpfungslenkung oder erweitert Geldschöpfungslenkung bei Geschäftsbanken? um einfach fiskalpolitisch nicht nur vom Staat aus, sondern auch durch die Kreditschöpfung hier steuernd oder gegensteuernd einzugreifen. Also ich hoffe, wir meinen das dasselbe, aber ich finde, dass zum Beispiel, was die britische Zentralbank gemacht hat, zu sagen, Zentralbankliquidität bekommt nur, wer seine Kreditvergabe an den Mittelstand ausweitet. Ja? Das haben wir als Grüne auch immer wieder gefordert. Ich finde zum Beispiel, dass es nicht einzusehen ist, dass man diese großen LTRO-Programme gemacht hat, also zweimal 500 Milliarden Euro für den einprozentigen Zinssatz, ohne daran irgendwelche Auflagen zu knüpfen. Das finde ich völlig unvernünftig. Ich finde, wer Zugang zu so günstiger Zentralbankliquidität bekommt, dem darf man und sollte man Auflagen machen. Und gerade in dieser Hinsicht. Ich hoffe, das ist das, was Sie gemeint haben. Und das finde ich sinnvoll. Und ich finde die Weigerung der Zentralbank, das zu tun, ich halte das für einen großen Fehler. Es gibt Geschäftsbanken. Kreditlenkung bei Geschäftsbankenkrediten. Kreditlenkung bei Geschäftsbankkrediten. Wie meinen Sie das konkret? Durch welche Instrumente wollen Sie dort lenkend eingreifen? Also zum Beispiel über die Eigenkapitalunterlegung bei spekulativen Investments von Banken im Gegensatz zu einer Erleichterung von Krediten in die Realwirtschaft, indem dort eventuell weniger Eigenkapital hinterlegt werden muss. Ja, das haben wir natürlich in gewisser Weise schon. Ja, also Sie wissen vielleicht, dass bei der Eigenkapitalunterlegung sind ja Kredite an den Mittelstand deutlich begünstigt. Genauso sind Kredite im Immobiliensektor deutlich begünstigt. Ob das so ein großer Vorteil war, gerade letzteres, darüber ließe sich trefflich streiten. Richtig finde ich, dass man aufpassen muss, dass man bei der Eigenkapitalunterlegung nicht alles noch komplizierter macht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass wir einfachere Eigenkapitalunterlegungsregeln brauchen. Das beißt sich natürlich damit, wenn man jetzt sagt, man benutzt das auch noch als regulatives Instrument, um bestimmte Anlagen zu begünstigen oder zu erschweren. Gleichzeitig würde ich in einem auf jeden Fall zustimmen, dass es, sag ich mal, hochspekulative Aktivitäten viel stärker getrennt werden sollten von den realwirtschaftlich Orientierten. Also ich bin da eher für ein Trennungsprinzip. Ich finde, die Unterscheidung zwischen spekulativ und realwirtschaftlich ist nicht ganz unkompliziert. Aber dass man das Investmentbankengeschäft regulativ trennt von dem realwirtschaftlich Orientierten und aufpasst, dass jegliche staatliche Begünstigung für den Investmentbankenbereich unterbleibt, das finde ich richtig. Aber ob man jetzt die sowieso schon unter komplizierten Eigenkapitalunterlegungsvorschriften noch komplizierter machen sollte, da bin ich ehrlich gesagt, gehöre ich eher zu den Agnostikern. Bei Ihrem Kongress hatten Sie ja Richard Haldane von der Bank of England eingeladen. Ich weiß nicht mehr, was beim ersten oder beim zweiten. Und ich hatte bei Gelegenheit, dem war ich nicht. Ja, ich war beim zweiten dabei und ich hatte Gelegenheit, mit ihm zu reden. Und wir hatten genau über diese Problematik, dass halt die Kredite nicht ankommen bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Nicht nur bei den südeuropäischen Staaten, sondern die gleiche Situation hatten wir in England. Aber er hat mir wirklich gesagt, wie schwierig das ist und er hat mir nicht den Eindruck gemacht, dass das sonderlich gut gelungen wäre in Großbritannien. Ja, das wird vielfach berichtet. Aber zumindest das Prinzip finde ich richtig. Also wer Zugang zu günstiger Zentralbankliquidität hat, sollte dafür auch Gemeinwohlverpflichtungen übernehmen. Also das ist ja ansonsten eine bedingungslose Subventionierung. Ich kenne auch Untersuchungen, die sagen, in Großbritannien der positive Effekt wäre begrenzt gewesen. Gut, also aber immerhin hat man den Versuch unternommen, eine Gegenleistung einzufordern. Und wer privaten Wirtschaftsunternehmen faktisch eine Art Subvention zukommen lässt, der muss auch etwas dafür verlangen. Ja, wieso können wir das in Europa nicht machen? Ja, weil wir eine Zentralbank haben, die derzeit in der Mehrheit von Ökonomen geführt wird, die sich weigern. Und wir haben die Zentralbank ja aus guten Gründen, wie ich finde, eine gewisse Unabhängigkeit gegeben. Das heißt, auch als Europäisches Parlament, wir können nicht mehr machen, als uns darüber zu beklagen. Allerdings muss ich auch klar sagen, dass diese Ideen hier keine Mehrheit haben. Also wir Grünen vertreten das schon lange, haben das auch in den Anhörungen mit der Zentralbank mehrfach zur Sprache gebracht, aber wir haben kein Entscheidungsrecht. Wobei, wie gesagt, aus guten historischen Gründen möchte ich das Entscheidungsrecht als Parlament auch gar nicht haben. Nun gut, wir waren auch mal in dieser Frage bei der Zentralbank und wir sind da auch bei denen auf die gleiche Unverständnis gestoßen, wie Sie wahrscheinlich auch. Falls es uns gelingen sollte, nächstes Jahr ins Europaparlament zu kommen, dann würden wir zumindest wahrscheinlich da an einem Strang zusammenziehen. Ich gehe jetzt wieder ans Saalmikrofon. Nachdem Hamburg-Frank jetzt nicht mehr da ist, ist der nächste dann Stimmbürger, glaube ich. Ja, ich habe drei Fragen. Die erste, ist der polnische Zloty eine Parallelwährung in Europa? Jetzt warst du weg. Hallo, der Stimmbürger hat sich verabschiedet. Kann man mich hören? Jetzt wieder, ja. Da ist er wieder. Ist der polnische Zloty eine Parallelwährung in Europa? Wie meinen Sie das denn? Ja, ob es eine Parallelwährung in Europa ist, das Zloty. Eine Parallelwährung? Ehrlich gesagt, jetzt Sie irritieren mich. Ich würde es umgekehrt formulieren. Ist der Euro eine Parallelwährung in Polen? Und das ist fraglos der Fall. Also in allen osteuropäischen Ländern, die den Euro noch nicht eingeführt haben, werden relevante Teile des Geschäftslebens in Euro abgewickelt. Und deshalb ist auch die Debatte darüber, wer noch beitritt und wer nicht, auch so ein bisschen albern, weil die monetäre Souveränität vieler der Staaten ist schon stark eingeschränkt. Die zweite Frage, was ist der Unterschied zwischen Banken und Kreditinstituten? Keiner. Okay. Die letzte Frage, kann das EU-Parlament ohne wissenschaftlichen Dienst den mehr als 25.000 Lobbyisten in Brüssel überhaupt Paroli bieten? Wenn nein, wie wollen Sie die Lobbyisten vor die Tür setzen? Also erstens bedauere ich sehr, dass wir keinen wissenschaftlichen Dienst haben. Wir haben zwar eine sogenannte Policy Unit, also das heißt, wir können auch Studien in Auftrag geben, aber die unterscheiden sich von dem, was der Bundestag kann. Beim Bundestag ist es so, dort kann jeder einzelne Abgeordnete zu einer Frage, die ihn interessiert, eine Ausarbeitung anfertigen lassen, die auch zunächst mal nicht öffentlich ist. Also das heißt, man kann auch dumme Fragen stellen und Ergebnisse bekommen, die einem nicht passen. Während hier ist es so, dass es anders ist. Sie brauchen immer erstmal eine Mehrheit unter zumindest den Koordinatoren, also den Obleuten eines jeweiligen Ausschusses, um eine Studie in Auftrag zu geben, was natürlich dazu führt, dass viele Dinge nie gefragt werden. Das ist sehr bedauerlich. Wir sind auch für die Einrichtung eines wissenschaftlichen Dienstes. Das ist allerdings natürlich auch mit Kosten verbunden und derzeit wird ja das EU-Budget ganz deutlich gekürzt. Die Lobbyisten vor die Tür setzen, will ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde, Lobbyismus ist auch Teil von Demokratie, dass Interessen vertreten werden. Was ein Problem ist, ist, dass die Waffengleichheit nicht besteht. Also diejenigen, die aus hohen Gewinnen ihre Interessensvertretung finanzieren können, werden einfach viel lauter gehört als diejenigen, die als normale Bürgerinnen und Bürger im Wesentlichen ihre Stimme abgeben. Was man braucht, ist deshalb die Beschränkung mächtiger Gemeinwohllobbyismus. Das heißt, ich bin auch der Meinung, dass man mit Geld in der Demokratie nicht alles machen dürfen sollte. Also zum Beispiel, ich bin ganz klar für ein Verbot hoher Parteispenden. Ich finde, dass ab einer bestimmten Summe, da reicht auch nicht Transparenz, sondern schon die Höhe ist ein Problem. Und ab einer bestimmten Höhe sollten Parteispenden in einer Demokratie nicht zu suchen haben, weil das Prinzip einer Person, einer Stimme bricht. Ein zweiten Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass man Gemeinwohllobbys auch mit öffentlichen Geldern, aber auch als private Engagierte stärkt. Also in anderen Politikfeldern ist die Waffengleichheit viel mehr hergestellt. Also Greenpeace, die Umweltverbände, so etwas gibt es im Bereich von Finanzen und Geld praktisch überhaupt nicht. In Berlin fehlt so eine Organisation. Das ist ein großes Problem. Und wir müssen die Zivilgesellschaft, glaube ich, europäisieren. Also das heißt, viel mehr unsere nationalen Räume überwinden, damit wir als Bürgerinnen und Bürger in Bürgerinitiativen, in Organisationen ähnlich europäisch handeln, wie das die Wirtschaftsverbände, die großen Wirtschaftsverbände inzwischen können. Das Letzte, was ich für absolut zentral halte, ist eben, dass alles transparent wird, was im Bereich des Lobbyismus passiert. Also das bedeutet, zum Beispiel, ich habe auf meiner Webseite, dokumentiere ich, wer mich anfragt, mit wem ich mich treffe. Ich finde, das sollte Standard sein. Man muss wissen, welche Organisation hat wo mitgeredet und da könnte ich noch ein paar andere Dinge aufzählen, aber die Beschränkung der Macht der mächtigen Lobbys auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Befähigung von Gemeinwohllobbys, das ist, glaube ich, wichtig, um das Vertrauen in die Demokratie an der Stelle zu stärken. Vielen Dank, Herr Giegold. Da fallen mir jetzt zwei Stichworte ein. Einmal die Autoindustrie bei der IAA, die jetzt nur noch Geld für ein Zimmer, Quatsch, für ein Doppelzimmer, glaube ich, hatte, aber das haben sie wie jedes Jahr wieder abgelehnt. Und das zweite war die exklusive Raddampferfahrt auf dem Potomac, die die Commerzbank gemacht hat. Wie ging es denn damit aus? Ja, also gut, diese Art von Veranstaltungen sind hier leider Tagesordnung, also da das sind ja nur noch besonders amüsante Einzelgeschichten. Von denen gibt's aber ständig. Man bekommt hier ja ständig diese Einladungen. Auch meine Mitarbeiter werden mit entsprechenden Einladungen regelmäßig beglückt. Und ich bin mir sicher, dass Abgeordnete, die weniger lobbykritisch sind, noch mehr davon erhalten. Also das ist leider so. Und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass man das sehr kritisch betrachten muss, wie viel Geld dort in Marsch gesetzt wird. Okay, AMT hat eine zweite Frage, danach Stefan. Umgekehrt machen wir es, okay. AMT ist kurz weg. AMT ist kurz weg, hat es gesagt. Okay, ja, danke. Also guten Abend, Herr Giegold. Gibt es bei euch eigentlich auch Frauen? Das finde ich noch das Erstaunlichste an dieser ganzen Abendveranstaltung. Das scheint ja, dieses Mumble scheint ja ein Anziehungspunkt für männlich spät abends am Computer Sitzende zu sein, ja, wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Ja, das ist eine ganz schöne Bemerkung. Alle Frauen sind aufgefordert, natürlich sofort nach oben zu schnellen. Wobei natürlich das Gebiet hier, wo wir heute Abend behandelt haben, da ist es tatsächlich so, dass da etwas weniger sich tummeln. Ist das bei den Grünen anders im Bereich Wirtschaft und Finanzen? Da sind ja auch der Herr Trittin, der Herr Schick und Sie hauptsächlich da tätig. Naja, im Finanzausschuss für die Grünen sitzt Lisa Paus als Ökonomin, mit der ich sehr viel mache. Und wir haben jetzt neu im Bundestag Katharina Dröge, auch eine Ökonomin, die in dem Bereich aktiv ist. Es stimmt aber, dass auch bei uns im Bereich der Finanzmarktpolitik gibt es eine Geschlechterungleichheit. Aber immerhin, wir haben im Bundestag und auch im Europaparlament mehr Frauen als Männer. Und das liegt eben daran, dass wir konsequent quotieren und außerdem eben auch insgesamt eine sehr aktive Förderpolitik in dem Bereich machen und das finde ich auch sehr gut so. Jetzt habe ich etwas ganz Makabres. Jetzt habe ich gerade die erste Frau, die ich dran nehme, die war vorher bei Ihnen in der Partei, Herr Giegold. Das ist die Hetty. Hallo. Ja, hallo Sven. Also tut mir leid, ich bin tatsächlich auch deshalb ein bisschen still, weil ich von den Grünen gewechselt bin und weil wir uns auch kennen von diversen Sitzungen, Bundesausschuss der Grünen Wirtschaft. Und ich bin schon in dem Bereich Wirtschaft aktiv. Mich kennen hier, glaube ich, alle als Frau. Und ich bin nicht ganz alleine, aber doch manchmal etwas einsam, ja. Nein, also gleich mindestens zwei mutige Beraterinnen jetzt was ans Saalmikrofon getrieben. Ja, die nehme ich. Könnte ich deswegen trotzdem kurz dann noch nee, du musst jetzt warten, Stefan. Sorry, wir müssen jetzt das erstmal abarbeiten vom Herrn Giegold. Das zweite ist, die Hekate 15, die ist Koordinatorin für Landwirtschaft bei uns. Die kann euch auch nochmal ganz kurz was sagen. Genau, so wenig Frauen sind wir gar nicht. Und erstaunlicherweise auch in der AG Landwirtschaft sind wir ungefähr ein Drittel Frauen. Und das geht auch wunderbar ohne Frauenquote bei uns. Dann als Dritte die KR, die ich gar nicht kenne. Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Ja, ja, man hört dich. Mein Mikrofon ist ein bisschen leise. Ja, es geht so. Also wie gesagt, zwei Drittel, ein Drittel würde ich mal sagen. Aber wir machen eben keine Unterscheidung zwischen Gender generell. Weil es gibt ja auch Herren, die weiblich sind und Frauen, die männlich sind. Aber da sind wir ja auch wieder gemeinsam in der Genderpolitik. Also weitestgehend, Herr Giegold. Sonst gibt es so viel queere Leute mit verschiedensten Geschlechtsidentitäten, die sich bei den Grünen pudelwohl fühlen. Aber ich glaube, insgesamt die Quote hat dazu eben geführt, dass wir letztlich mehr Vielfalt bekommen haben. Das ich persönlich begrüße das sehr. Und wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass deshalb alles toll ist. Also natürlich, es gibt weiter Politikfelder, die auch bei uns eher männlich dominiert sind. Das würde ich auch gar nicht in Abrede stellen. Und umgekehrt gibt es Politikfelder, wo sich Männer erstaunlich wenig für interessieren. Das ist leider so. Natürlich kann sich davon niemand frei machen, von Zuweisungen in unserer Gesellschaft. Aber immerhin ist es uns gelungen, doch viel mehr Frauen in führende Positionen zu bringen, als das anderen Parteien gelungen ist. Und das hat eben etwas mit diesen Regeln zu tun. Aber darüber müssen wir jetzt vielleicht nicht auch ewig. Mir ist das nur aufgefallen, weil bisher hatte sich eben wirklich keine einzige zu Wort gemeldet. Das war mir nur aufgefallen. So, und ich wollte, das war auch nicht im Sinne von Anklage gemeint, sondern ich wollte nur diese Beobachtung eben mal teilen, weil das ja ein Ruf ist, der mit den Piraten auch verbunden wird. Okay, wenn Sie neugierig geworden sein sollten, können Sie natürlich auch mit anderen Piraten nochmal irgendwann diskutieren in anderen Politikfeldern. Wir haben uns natürlich heute hier in einem schwierigen Bereich Wirtschaften, Finanzen und dieser Währungsunion-Krise getroffen. Vielleicht ergibt sich das ja. Also auf jeden Fall hat jetzt der Stefan gewartet und darf jetzt seine Frage. Ja, danke. Also erstmal kurz wollte ich noch Anmerkungen zu Ihre Aufforderung, da Ihren Aufruf an die schwedischen Piraten, Herr Giegold, ein Stück mehr Europa, ein Stück mehr Euro auch zu wagen, denke ich mal, ist meine Meinung, müsste halt auch der europäische Überbau da entsprechend ein bisschen mehr liefern, ein bisschen richtige Incentives da setzen und dann klappt es da bestimmt auch, wäre zielführend. Und zu meiner Frage dann zu kommen, Sie haben vorhin gemeint, Währungen hier, beziehungsweise die Anforderung an Währungen, also ich sag mal als gesetzliches Zahlungsmittel definiert, ist, dass sie 100% stabil sein sollte und das andere, sie sollte 100% frei konvertierbar sein. Das verstehe ich nicht so wirklich. Also ich glaube, wir haben auch noch nicht so darüber geredet in der AG jetzt, aber wieso sollte die jetzt 100% konvertierbar sein? Also es gibt ja auch Gegenbeispiele, denke ich, wie den chinesischen Renminbi oder ich glaube damals auch die deutsche Rentenmark war, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so konvertierbar. Also ist das eine Mussanforderung? Also bevor Sie antworten, Herr Giegold, interessant ist ja, dass der IWF in den letzten Jahren zu einigen interessanten Neubewertungen gekommen ist. Nicht nur bei diesem Multiplikator bei der Austerität, sondern auch zu dem Begriff Kapitalverkehrskontrollen, der auf einmal eine teilweise neue Bewertung erfahren hat, zumindest in den Schwellenländern. Also ich habe eben überhaupt nicht die chinesische Währungspolitik kritisiert. Ich habe nur gesagt, wenn Sie glauben, dass Sie da zur Weltwährung werden können, und das war die Frage, die vorhin gestellt war, dann brauchen Sie auch eine freie Konvertierbarkeit. Und der Punkt ist ja, wird eine Währung akzeptiert auch zur Wertaufbewahrung. Und das wird natürlich umso weniger der Fall sein, je mehr man befürchten muss, dass ich mit diesem Geld irgendwann gar nichts mehr anfangen kann. Und so, während man früher oft geglaubt hat, dass entscheidend dafür ist, völlig liberalisierter Kapitalverkehr, möglichst laxe Regeln am Finanzmarkt, in der Hinsicht hat sich das Denken sehr verändert. Man kann geradezu sagen, es ist fast umgekehrt. Wer ein strengeres Finanzmarktregime hat, strahlt mehr Stabilität aus. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum zum Beispiel in Großbritannien jetzt sehr viel strenger reguliert wird. Aber um eben dort auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber der Punkt ist, trotzdem bleibt es so, wer möchte, dass sein Geld außerhalb des eigenen Landes in großem Maße in Einsatz kommt, der wird ein großes Maß an Offenheit garantieren müssen. So, hätte kurze Nachfrage, darf ich? Wir sind schon ganz kurz, weil wir haben wirklich Zeitdruck mittlerweile. Weil es klang jetzt für mich so, als wenn dann im Endeffekt nur noch die Perspektive bliebe, dass wir dann nur noch die Weltwährung haben, US-Dollar Euro, Yuan und so weiter. Man darf das den naturalistischen Fehlschluss nicht machen, das Sein und das Sollen verwechseln. Ich war eben gar nicht auf der Ebene des Sollens. Das gehört nicht zu meinen Sehnsüchten, dass China oder Europa eine Weltwährung entwickeln. Das ist gar nicht der Punkt. Der Hauptzweck einer Währung ist nicht, Weltwährung zu werden, sondern sinnvolles Rückgrat für eine stabile Wirtschaftsentwicklung in einem jeweiligen Bereich zu sein. Aber vorhin war mir auf der Ebene des Seins die Frage gestellt worden, ob China dahin strebt. Und das habe ich beantwortet. Nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil ich das so wahrnehme, dass China systematisch seine Wirtschaftspolitik darauf ausrichtet. Und ich kann nur empfehlen, die Bücher von Barry Eichengreen dazu zu lesen. Und der hat alles Wesentliche dazu gesagt und beschrieben. Das ist jetzt interessant. Gleich kommt hier als nächstes dran. Paul, bitte. Der Barry Eichengreen ist einer derjenigen, der das Szenario entwirft, dass wir eine Multipol-Währungswelt bekommen mit einigen Ankerwährungen in den jeweiligen Wirtschaftsregionen Ostasien, Europa, Nordamerika und vielleicht auch noch darüber hinaus welche. Aber es gibt auch andere Bestrebungen beim IWF und bei der Weltbank, die fast wieder an ganz alten Vorstellungen anknüpfen, den Dollar durch eine neuartige, ich nenne es mal den Begriff Benko oder sowas, den Sie ja sicherlich kennen, aber einen modernisierten natürlich, weil die Welt braucht halt eine Verrechnungseinheit. Und da stehen sich zwei, sage ich mal, Strategien etwas gegenüber. Also ich glaube, dass eigentlich Eichengreen solchen Ideen sehr offen gegenübersteht. Nur er ist halt auch Realist. Und wer sag ich mal, so etwas wie Bancor will, muss die eigene wirtschaftspolitische Souveränität ganz deutlich durch eine Kooperationsbeziehung ersetzen. Das war auch die Vision von Keynes. Dazu gibt es aber derzeit keine Bereitschaft. Und ich glaube, das scheitert noch deutlich weniger an Europa als an den Vereinigten Staaten, aber auch perspektivisch an China. Ich glaube nicht, dass die bereit sein würden, ihre Wirtschaftspolitik in großem Maße Regel zu binden, um eben ein global stabileres Währungssystem zu schaffen. So wünschenswert das wäre. Wieder Sein und Sollen unterscheiden. Wenn ich überlegen würde, wie würde ich mir ein Währungssystem zum Wohle der Menschheit wünschen, dann finde ich nach wie vor, dass die Grundideen von Keynes mit seinem Bancor-Vorschlag in der Tat in einer modernisierten Form, dass das sehr intelligent ist. Aber das setzt eben voraus, dass man bereit ist, seine auf globaler Ebene Souveränität zu teilen. Und dazu gibt es im Moment leider keine ausreichende Bereitschaft. Wenn man in eine solche Richtung möchte, und da geht es ja nicht nur um die Währungspolitik, sondern in vielen Bereichen muss eine sich zusammenwachsende Menschheit bereit sein, zur Stabilisierung und Lösung globaler Probleme stärker zu kooperieren. Und wenn man das lernen will, dann ist die beste Versicherung, um da weiterzukommen, ist, dass die europäische Einigung weitergeht. Und weil Europa dann zumindest mal ein Raum auf der Welt ist, wo Nationalstaaten in großem Maße bereit sind, Souveränität zum Wohlen des Ganzen zu teilen. Das ist ja das Einzigartige an dem europäischen Projekt und das macht es ja auch so wertvoll. Hetty jetzt bitte. Ja, okay. Genau zu dem Punkt mit der Solidarität, da habe ich auch einen Antrag noch, den ich einstellen möchte. Das ist so eins meiner Lieblingsthemen und ein anderes Lieblingsthema, das mir sehr am Herzen liegt, das fehlt mir leider noch in der heutigen Diskussion. Deshalb erlaube ich mir noch ein bisschen einen kleinen Themenwechsel jetzt. Und zwar, als wir bei der Zentralbank zu Besuch waren, da haben die fast alle ihre Maßnahmen auch mit der Geldwertstabilität begründet. Und immer ging es darum, Inflation so niedrig wie möglich zu halten. Und ich persönlich habe so ein bisschen die Ansicht, das ist ein Mantra. Das wird gepredigt eigentlich von den Menschen, denen eine hohe Inflationsrate, ich spreche hier ausdrücklich nicht von Hyperinflation, sondern Inflation von vielleicht 5% auch mal oder in der Größenordnung, schaden würde. Also meine Meinung ist, vor allem die Wohlhabenden hätten Schaden an höheren Inflationsraten. Und dieses ganze Gerede um Inflation ist böse, Das ist ein Mantra, das uns den Bürgern aufgewatzt wird. Da wüsste ich gerne deine Meinung zu. Also zwei Dinge. Erstmal, dass wenn man die Europäische Zentralbank fragt und mit denen diskutiert, dass sie immer wieder auf die Geldwertstabilität zurückkommen, das machen sie schon deshalb, weil das ihr Mandat ist. Das steht im europäischen Verträgen. Und das ist ganz klar nach Wille des Gesetzgebers und auch nur im Einvernehmen änderbar das zentrale Ziel der europäischen Geldpolitik. Und täten sie das nicht, würden sie ganz klar verletzen, was eigentlich ihr Auftrag ist. Zweiter Punkt ist, sollte man das eigentlich zumindest, wenn man das könnte, ändern. Ja, wie gesagt, es geht nur im Einvernehmen. Aber da würde ich sagen, nun gut, also das konkrete Inflationsziel von unter, aber nahe bei 2%, das steht in der Tat nicht in der Bibel. Und man kann sich fragen, ob die Krise nicht mit einer etwas höheren Inflationsrate leichter zu bewältigen wäre. Das mag so sein, löst aber das Problem auch nicht, dass die Ziele eben entsprechend so gesetzt sind. Ich benehme mit Interesse das wahr, dass der IWF ja führend genau diese Frage auch aufgeworfen hat, ob etwas höhere Inflationsraten nicht zielführend wären. Ich glaube nur, dass wir umgekehrt auch wieder sehen müssen, welche große Probleme wir haben, auch nur milde Inflation in Teilen Europas zu akzeptieren. Weil diese Inflationsziele sind ja durchschnittliche Ziele. Und das bedeutet, wenn die Krisenländer an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen müssen, um aus dem Problem herauszukommen, bedeutet das ja, dass ihre Inflationsrate unter den 2% liegen muss. Das bedeutet aber, dass andere Regionen Europas etwas höhere Inflationsraten zulassen müssen. Davon sind wir im Moment fern. Und das ist auch ein Teil des Problems, in dem wir jetzt stecken. Wir sind jetzt deutlich unter den 2% und auch die Inflationserwartung an den Finanzmärkten ist inzwischen ein Stückchen unter 2% verankert, auf 10 Jahre sogar gerechnet. Insofern die ganzen Inflationspaniker, die bis vor kurzem noch alle öffentlichen Säle unruhig gemacht haben, sind an den Finanzmärkten, investieren sie zumindest nicht, sondern sie verbreiten mehr heiße Luft. Das wäre, was ich dazu zu sagen hätte. Danke. Ich muss jetzt AMT dran nehmen, der hat wirklich lange gewartet. Ja, genau. Und zwar habe ich insgesamt 3 Fragen, wobei Ihr jetziger Kommentar mich dazu bringt, zu den Vorschlägen von Professor Flassbeck überzuleiten. Und zwar, der hat ja vorgeschlagen, dass wir um eben diese Ungleichgewichte, die durch diese auseinanderlaufenden Inflationen innerhalb von Europas in den Griff zu bekommen, um dagegen vorzugehen, schlägt er ja einen Anpassungszeitraum von über 20 Jahren vor, weil von heute auf morgen das mit den bestehenden Ungleichgewichten in Europa gar nicht machbar ist. Und in diesem Rahmen schlägt er vor, dass Deutschland pro Jahr 5% durchschnittliches Lohnwachstum haben soll. Wie das zu erreichen ist und wie das zu verteilen ist, ist schon mal eine grundsätzlich schwierige Geschichte. In den anderen Staaten, die entsprechend gelitten haben unter der letzten Zeit, die müssten Lohnstagnation für die nächsten 5 bis 10 Jahre hinnehmen, um dann wieder steigende Löhne zu kriegen, dass wir eine einigermaßen Harmonisierung innerhalb von Europa hinbringen. Meine erste Frage, halten Sie diesen Vorschlag von Flassbeck politisch für umsetzbar? Falls nicht, sehen Sie Alternativen, die in eine positive Richtung gehen, oder sind Sie auch etwas fatalistisch und sehen Sie, dass an diesen Problematiken der Euro und beziehungsweise der Währungsraum durchaus zerbrechen kann? Also mein Eindruck ist, dass ich habe das auch mit Heiner Flassbeck diskutiert und ich finde eigentlich seine Vorstellung, die wäre vor 5 Jahren überzeugend gewesen. Also zu sagen, dass man möglichst eine Deflation in den Krisenländern verhindert und einen so starken Einbruch verhindert und deshalb eben deutlichen Wachstumsschub aus Deutschland und den anderen stabileren Ländern auf den Weg zu bringen, um dann Raum zu geben, dass ohne eine deflationäre Entwicklung in den Krisenländern man zum Ausgleich kommt. Ja. Nur wir sind längst an einem anderen Punkt. Und das finde ich ganz erstaunlich. Da gibt es nämlich eine Konvergenz zwischen Hans-Werner Sinn und Heiner Flassbeck. Das würde jetzt Heiner Flassbeck natürlich weit von sich weisen, aber ich bin trotzdem so ketzerisch. Beide gehen davon aus, dass diese Anpassung, oder gingen davon aus, dass diese Anpassung nicht schnell und halbwegs erfolgreich geschehen kann. Die ist aber längst weit fortgeschritten. Das muss einem nicht gefallen und das ist sicherlich auch nicht die beste Art und Weise gewesen, um die Ungleichgewichte auszugleichen. Aber wir sind schon relativ weit gekommen bei dem Ausgleich. Und fraglos ist es so, dass die Überwindung der Arbeitslosigkeit, die wir jetzt allerdings haben, dass die schneller gehen würde, wenn wir deutlich eine Nachfrageausweitung machen würden, und zwar insbesondere auch bei uns. Nur würde ich als Grüner sagen, mir ist natürlich nicht egal, und da unterscheide ich mich dann von Heiner Flassbeck wieder, ich bin ein bisschen böse, Heiner Flassbeck, für den zählen immer nur die Aggregate, ja? Also die absolute Nachfrage, das absolute Angebot und so weiter. Aus ökologischer Sicht kann einem das aber nicht egal sein, sondern es kommt zentral darauf an, was wächst und was wachsen muss. Sind ökologische Investitionen, sind Investitionen in Bildung. Was wir dagegen nicht brauchen, sind noch mehr Autos, noch fettere Villen und so weiter. Das brauchen wir nicht und das ist ökologisch auch nicht vertretbar. Und deshalb kommt es darauf an, dafür zu sorgen, dass diese Nachfrageausweitung eben in den Bereichen geschieht, wo es gleichzeitig ökologisch und sozial angesagt ist. Danke, das, Herr Giegold. Moment, ich habe noch zwei weitere Fragen. Aber ich muss ganz kurz mal eine Bemerkung machen, die wollte ich schon vor ein paar Minuten machen. Gleich geht's weiter für dich, AMT. Sie sind schon 2 Stunden da, Herr Giegold, und ich wollte jetzt doch damit mal ersetzen, noch 15 Minuten und dass wir dann den Abend beenden. Höchstens, Sie hätten jetzt Lust hier und sagen was Gegenteiliges, weil wir haben noch das Thema, haben wir eine institutionelle Krise in der EU und diese Sicht aus Brüssel und aus Berlin, das wollten wir ja auch noch machen. Ja, so. Also mein Vorschlag wäre eigentlich folgendes. Ich finde das mit den 15 Minuten gut. Ich würde eigentlich eher davon Abstand nehmen, jetzt noch ein neues Fass aufzumachen, sondern lieber, dass diejenigen, die sich noch äußern wollten, ich weiß. Jetzt waren Sie weg. Entschuldigung, ich habe wieder vergessen, immer auf diese Alt-Taste zu drücken. Das ist sehr lästig. Ich habe gesagt, ich fände es besser, dass diejenigen, die sich noch äußern wollen, dass die sich jetzt auch äußern können. Die 15 Minuten finde ich gut. Ich würde aber ungern noch ein ganz neues Fass aufmachen. Ja, das wäre so eher für mich passend. Und die 15 Minuten finde ich gut, weil ich muss morgen früh hier wieder verhandeln. Okay, dann AMT, noch eine Nachfrage, dann dass dann noch die anderen, die noch gar keine Frage gestellt haben, noch drankommen. Und dann dürften die 15 Minuten auch wahrscheinlich schon vorbei sein. Gut, dann versuche ich kurz zusammenzufassen. Das erste ist eine Frage, die bezieht sich auf die Dynamismen, die auch in den Finanzmärkten herrschen. Und zwar, wir sehen ganz deutlich einen Herdentrieb innerhalb von den Finanzmärkten, dass immer die Produkte noch mehr nachgefragt werden, die steigen. Das heißt, wir haben hier keinerlei Korrektiv, wie es beispielsweise auf Gütermärkten bei Sättigung der Nachfrage. Der Mechanismus fehlt vollständig, stattdessen haben wir selbstverstärkende Prozesse, die eben diese Blasen hervorrufen. Wie kann man das steuern, verhindern, analysieren, sodass im Vorfeld eben schon Korrektive in dem Bereich stattfinden können? Das ist die Frage in Bezug auf die Finanzmärkte. Die zweite Frage bezieht sich auf Ratingagenturen und deren Macht der US-Ratingagenturen. Es gibt 3 Ratingagenturen, die quasi das gesamte Feld abdecken. Es gibt zwar noch weitere, aber die sind relativ unterstützt. Es sind alles 3 US-basierte Unternehmen und alle Unternehmen, auch internationale Unternehmen, die in Amerika gehandelt werden wollen, müssen sich dem Rating und damit auch den Bilanzierungsregeln der Vereinigten Staaten unterwerfen. Diese Dominanz hat, wie wir vorher bereits schon gesagt haben, massive Probleme verursacht, da sie eben diese Schwankungen eher verstärkt als glättet. Wie kann man die Dominanz dieses Systems aufbrechen und eine konservativere und stabilere Situation herbeiführen? Also zum einen, das das Grundproblem des Herdenverhaltens auf Finanzmärkten, die es ja nicht nur auf Finanzmärkten übrigens gibt, ja, dieses Problem, das ist, glaube ich, nicht richtig beseitigbar, weil das Grundproblem bei Finanzmärkten ist eben eine Informationsasymmetrie. Derjenige, der Geld verleiht oder investiert, weiß über das entsprechende Produkt weniger als derjenige, der das Finanzprodukt aufgelegt hat und das Geld entgegennimmt. Und diese Informationsasymmetrie spiegelt sich eben dadurch, dass man sich an dem Verhalten anderer orientiert und daher glaubt eben entsprechend dadurch sein Informationsproblem lösen zu können. Und das führt dann zu stärker schwankenden Huch. Was war denn das? Das führt dann eben zu stärker schwankenden Kursbewegungen. Und ich glaube, was man aber tun kann, sind Regeln, die erstmal die Ausschläge dämpfen durch antizyklische Instrumente. Also zum Beispiel in dem Moment, wo Kreditvergabe stark wächst, kann man Regeln einführen, die gleichzeitig dämpfend wirken. Also zum Beispiel, dass Eigenkapitalunterlegungsvorschriften, dass die verschärft werden in Phasen starker Kreditausweitung und abgedämpft werden gemildert werden in Zeiten von weniger Kreditwachstum. Solche Instrumente, sogenannte antizyklische Puffer, werden jetzt auch in die Bankenregulierung eingeführt. Das kann man grundsätzlich auch machen bei Beleihungswerten, zum Beispiel im Immobilienmarkt. Das bedeutet also, dass sie höhere Beleihungsgrenzen haben können, wenn die Kreditnachfrage geringer ist, und niedrigere Beleihungswerte in dem Moment, wo sie eine hohe Kreditnachfrage haben. Und solche Instrumente braucht man, um da dämpfend zu wirken. Richtig lösen kann man dieses Problem aber nicht. Und deshalb kommt es dann eben stark darauf an, die Folgen davon auch abzumildern. Und da kommen wir dann wieder zu dem Haftungsprinzip, über das wir vorhin auch geredet haben. Ich glaube schon, dass Akteure vorsichtiger sein werden, wenn sie wissen, dass es im Zweifelsfall eben Gläubigerbeteiligung gibt, als wenn sie irgendwie glauben, im Zweifelsfall werden die entsprechenden Banken sowieso gerettet. Und das sind, glaube ich, alles Instrumente, mit denen man da was tun kann, aber richtig fundamental lösen kann man das nicht. Das ist eben Teil auch von Marktwirtschaft da. So, und zu den Ratingagenturen habe ich eines nicht richtig verstanden, das müssten Sie mir nochmal erklären. Wieso führt das Rating-System automatisch zum Zwang, bestimmte Bilanzierungsvorschriften zu übernehmen? Es stimmt, dass Ratingagenturen zum Teil immer wieder, finde ich, auch fragwürdige Anforderungen gestellt haben. Aber ob man deshalb automatisch ein bestimmtes Bilanzierungssystem übernehmen muss, da müssten Sie mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen, weil schließlich werden ja auch jede Menge Unternehmen geratet, die nach nationalen Buchhaltungsvorschriften bilanzieren, und meines Wissens wird das auch nicht übermäßig diskriminiert. Wenn Sie da andere Informationen haben, würde mich das interessieren. Der Punkt ist ansonsten aus meiner Sicht, wir haben hier jetzt die zweite Reform der Ratingagenturverordnung auf europäischer Ebene gemacht. Also wir haben jetzt dreimal schon das Gesetz eingeführt und dann noch zweimal reformiert. Und gelöst ist das Problem immer noch nicht, dass eben die Marktmacht dieser drei großen Ratingagenturen so groß ist und die auch irre Profite erwirtschaften. Also die haben eine Umsatzrendite von 40%. Da würde jeder normale Unternehmer von träumen. Das ist wirklich nicht akzeptabel. Aus meiner Sicht wäre viel gewonnen, wenn man, und das finde ich eigentlich den interessantesten Vorschlag, eine europäische Rating-Stiftung gründen würde, die die Ratings, die zur Finanzmarktregulierung herangezogen werden, die diese Ratings vergibt, also dass nicht mehr die einzelnen Banken oder auch die Finanzmarktanbieter Ratings in Auftrag geben, sondern eine Ratingstiftung Ratings vergibt, und zwar danach, wie gut die Ratings des jeweiligen Ratingunternehmens in einem bestimmten Marktsegment waren, und auf diese Weise auch die Marktmacht von drei Unternehmen zu lockern. Das ist, Das finde ich deutlich interessanter und eine solche Ratingstiftung dürfte eben dann nicht mehr von den Anbietern eines Finanzprodukts finanziert werden, sodass auch der Interessenskonflikt gelöst ist. Das finde ich einen Vorschlag. Dafür gab es auch eine Mehrheit im Europaparlament. Allerdings gab es bisher keine Bereitschaft der EU-Kommission, das wirklich tiefer zu untersuchen. Das bedauere ich sehr und ist ein fortgesetztes Ärgernis. Vielen Dank. Falls der AMT da noch was haben sollte, kann ich dann das Material direkt an Sie senden, Herr Giegold. Abschlussstatement wird nachher noch Hetti machen, hat sie mir gesagt, hier etwas ganz Wichtiges. Schulim wartet sehr lange. Schulim, kurze Frage, Zappot auch auf jeden Fall noch, weil der auch noch keine Frage gestellt hat. Aber beide okay. Kurz. Ja, okay, ich gehöre zu der geschützten Minderheit der AG, glaube ich, Matthias. Zu meinem alten Thema. Meinen Sie nicht, dass man de facto schon eine Teilvergemeinschaftung der Schulden hat, allerdings eine wilde, eine recht also nicht nach Regeln, sondern so nach dem, was der Draghi für richtig hält, also mit seinem berühmten Spruch und believe me, it would be enough. Und wäre es nicht besser als einfache Lösung, auch um das Problem der mangelnden Kontrolle, wie Sie am Beispiel mit Italien gebracht haben, wo die Kommission nicht geschafft hat, die Abschaffung der Grundsteuer zu konterkarieren, wäre es nicht vernünftiger, einfach die Staatsschulden, die bisherigen Staatsschulden und nur die bisherigen, praktisch mehr oder minder unter Gemeinschaftsschutz zu stellen. Über die Technik will ich nicht eingehen, das würde zu viel Zeit brauchen. Und praktisch so zu differenzieren, dass man sagt, alte Staatsschulden werden einfach refinanziert zu Zinsen, wie momentan Deutschland sie kriegt. Lass mal die technische Durchführbarkeit beiseite. Und neue Schulden müssen sich die Staaten am freien Markt holen und die Bank und die Zentralbank würde sich verpflichten, da gar nicht einzugreifen. Das heißt, ein Staat, der seine Disziplin verliert, würde automatisch, je nach der Dummheit der Märkte natürlich, doch im Großen und Ganzen mit höheren Zinsen und er wäre gezwungen, diesen Pfad der Konsolidierung einzuhalten. Dafür wäre er befreit vom Druck, die Altschuldenlast, die althistorisch bedingt ist, zu hohen Zinsen zu bedienen. Das ist ja der Vorschlag der sogenannten Blue Bond, Red Bond, der von Bruegel entwickelt wurde. Ganz, nicht ganz, darf ich nur einwerfen. Dicht dran, und zwar folgendes. Dieses Altbestand sozusagen, nennen wir das in Anführungszeichen, vergemeinschaften oder zu privilegieren wird, ist mal der bessere Ausdruck. Ja, der geht einfach nicht davon aus, diese Blue Bonds gehen davon aus, 60% sind Blue Bonds, der Rest ist Red Bonds. Das würde keine Antwort auf Staaten geben, die wie Italien 120% haben, ja, sondern einfach sagen, shit happened. Das ist, und einfach vom Status quo ausgehend, von mir aus 1. Oktober 2013 und sagen, was da ist, das ist jetzt mehr oder minder geschützt. Über die technischen Maßnahmen können wir uns da später unterhalten, aber ich glaube, es ist machbar. Das ist ein Riesenunterschied, ja, weil es nämlich andere Staaten gewaltig unter Druck bringen würde. Ich würde immer noch bestehen darauf, dass der Unterschied nicht gigantisch ist. Es stimmt, dass es gibt ja eigentlich nur ein Land, bei dem man sagt, so, dass die sind über die 120% drüber, das ist Italien. Und man hat die Frage noch, ob das noch finanzierbar ist oder nicht. In Griechenland ist klar, die sind auch drüber. Aber jeder weiß, dass Griechenland die Schulden nicht tragfähig sind. So, das ist nochmal ein Unterschied. Daher würde ich sagen, gut, Sie setzen den Cut woanders, aber im Prinzip ist das eine ähnliche Grundidee. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass man mit diesem Vorschlag davon wegkommt, dass man sagt, man braucht keine Kontrolle mehr über die Einzelstaaten. In dem Moment, wo ich Schulden vergemeinschafte, in einem relevanten Maße, muss auch eine gemeinsame Kontrolle der Finanzpolitik der Einzelstaaten einsetzen. Und ich bin daher dichter an dem Vorschlag des Schuldentilgungsfonds des Sachverständigenrates, das ist ja auch die Position der Grünen, dass wir das haben wollen, weil eben aus zwei zentralen Gründen. In dem Moment, wo ich einmal eine große Vergemeinschaftung mache, wer glaubt denn noch ernsthaft am Markt, dass es beim nächsten Mal nicht wieder passieren wird? Also die Marktdisziplin, die Sie unterstellen, die wird nicht eintreten, sondern in dem Moment, wo ich das einmal mache, wird klar sein, im Zweifelsfall steht Europa gemeinsam für die Schulden gerade. An dieser Realität sind wir auch schon recht dicht, da bin ich auch Ihrer Meinung, nicht nur wegen der Äußerung von Draghi, sondern auch wegen dem, was wir faktisch über die Europäische Zentralbank bereits über die Target-Salden gemacht haben. Also die Europäische Zentralbank hat ja in einem großen Maße Risiken angefangen zu tragen, weil die Politik nicht bereit war, auch die Bundesregierung nicht bereit war, mit demokratischen Entscheidungen das zu tun. Und was ich sehr kritisch finde, aber Sie haben, ich glaube jedenfalls letztlich, in dem Moment, wo Sie vergemeinschaften, müssen Sie auch eine gemeinsame Kontrolle zulassen. Und das finde ich auch richtig. Und der Punkt ist nur, ohne gemeinsame Kontrolle gibt es auch keine Vergemeinschaftung der Schulden. Und das, was jetzt gemacht wurde, dass man die EZB den Dreck hat machen lassen, ohne gemeinsame Kontrolle, finde ich einen sehr großen Fehler der Bundesregierung. Und das ist eigentlich auch wieder eine Form von politischem Wahlbetrug, wo ich in der Öffentlichkeit zelebriere, wir machen keine Gemeinschaftsschulden, ich mache es aber hintenrum über die EZB und verzichte dann auf diese Kontrolle und gehe damit auch sehr große Risiken ein, weil natürlich haftet Deutschland für diese Risiken mit. Ich finde, das war einer der wichtigsten Sätze, die heute Abend von Ihnen geäußert worden sind. Das kann ich nur nahtlos unterstützen. Zappert, vorletzte Fragende. Ja, hallo erstmal. Und meine Frage gleich, und zwar folgendes. Wir haben momentan eine Tendenz dahingehend, dass Menschen nicht mehr in Währungen vertrauen, also in staatlich dominierte Währungen, dass Menschen nicht mehr in Regularien vertrauen. Die fangen an, sich eigene Währungen zu bauen. Ich denke da besonders an den Bitcoin. Der Bitcoin kommt auch langsam in die Realwirtschaft. In Berlin gibt es mittlerweile Straßenzüge, wo man direkt in Bitcoin bezahlen kann. Wie sehen jetzt Sie oder du die Auswirkungen auf den Euro und bei welcher Marktkapitalisierung wird die EU wie handeln? Also ich habe dazu noch keine feste Position, würde ich daher auch vorsichtig sein, mich dazu zu lautstark zu äußern. Ich kann nur sagen, die EU, grundsätzlich hat die Europäische Zentralbank ein Währungsmonopol. Sie hat dabei Gestaltungsspielräume, weil natürlich auch heute schon gibt es ja faktische Parallelwährungen. Das hat es auch in gewissem Maße immer gegeben. Und ab wann sie dort anfängt zu handeln, das ist auch wiederum im Kern erstmal eigene Entscheidung der EZB. Und ich selbst habe dazu keine bisher gut begründete Meinung und werde dazu da auch jetzt nichts sagen. Lasse mich aber gerne von anderen, die darüber mehr wissen, aufklären. Also mir merkt es ja momentan, wie Staaten handeln, wie Banken handeln. Ich erinnere ans Verbot vom Frycoin. Ich denke auch daran, dass der Euro jetzt in Deutschland als privates Geld akzeptiert ist. Also er hat der Bitcoin als privates Geld Akzeptanz gefunden hat. Er hat also einen Ordnungsrahmen damit bekommen und ist aber steuerbar. Aber ich denke, und dazu möchte ich auch aufrufen, besonders die Geldsysteme bei uns und nochmal aufrufen, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen uns damit Gedanken machen, weil eine Währung ist nur so lange existent, wie die Menschen in sie Vertrauen haben und dieses Vertrauen mit regulatorischen Maßnahmen zu sichern, weiß ich nicht, ob das letztendlich aufgehen wird, aber wir müssen uns auf alle Fälle mit Kryptowährungen in nächster Zeit, glaube ich, auseinandersetzen. Danke, Zappert. Wir haben im April schon eine Veranstaltung mit einem Experten aus dem Bereich gemacht bei uns. Wir werden das auch nochmal aufbereiten. Ich hoffe, dass da damals eine Aufzeichnung gemacht worden ist. Also auf jeden Fall kann man es auf unserem Blog nachlesen, Zappert. Darf ich eine Rückfrage stellen? Gerne. Wie weit sehen Sie in diesem Bereich Geldwäscheprobleme? Die Frage ist, wie wir mit Geldwäsche zukünftig umgehen müssen und wie wir mit Steuersystemen umgehen müssen. Natürlich gibt es Geldwäscheprobleme. Es gibt genauso Geldwäscheprobleme, wie wenn ich Bargeld benutze. Das ändert nichts an der Tatsache, ob ich jetzt eine virtuelle Währung hin und her schiebe oder ob ich Bargeld hin und her schiebe. Ich kann Geld auf irgendeiner Sache immer waschen. Und das ist genau die Argumentation, die momentan vorangetrieben wird, um ein anderes System zu etablieren. Und so eine Kryptowährung kann natürlich ein Systemhack sein. Und Matthias, nochmal an dich. Wir hatten, ich war da dort und das war ein Techniker. Wir müssen uns aber auf ökonomischer Basis mal damit auseinandersetzen. Das heißt, allein den Gedankenspielen, nehmen wir mal an, 10% in Deutschland würde jetzt in einen Bitcoin investieren. Also in eine Währung, wo ich weder Geldzufluss noch Abfluss an eine bestimmte Person kontrollieren kann, wie man damit umgehen muss. Ob unsere Steuersysteme noch greifen oder ob unsere gesamten ökonomischen Theorien, die mehr oder weniger belegt sind, ob die da noch greifen. Und für die Debatte will ich eigentlich werben. Ja, danke. Und da sind wir auf jeden Fall dabei. Ich denke, dass die Ökonomie und gerade die Finanzökonomie sicherlich in einem Übergangsstadium ist, Herr Giegold, dass da also enorme Prozesse durch diese im Jahr 2007, 2008 losgegangene Krise bereits stattfinden. Und Sie haben ja mal in einem anderen Interview zu uns gesagt, Sie wollen, dass dann 10-15% von Wissenschaftlern schon so eine kritische Masse bieten, damit man dann sich diesen Thesen dann annehmen kann. Ich weiß nicht, wie lange es noch bis dorthin dauert, aber ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange sein wird. Jetzt die letzte Abschlussbemerkung an Hetty, die hat sich das gewünscht. Ja, okay. Also ich wollte nochmal vielleicht auf die Metaebene ein bisschen zurückgehen, nämlich der Umgang mit Komplexität an sich. Das ist auch der große Unterschied zwischen den Piraten und den Grünen in meinen Augen, dass bei den Piraten eben die Themen in ihrer ganzen Komplexität behandelt werden und ja, bei den Grünen wurde das mehr auf einzelne Bausteine runtergebrochen. Deshalb meine ich auch, du Sven wärst eigentlich ein sehr guter Pirat. Das ist andererseits auch natürlich ein ganz großes Problem, weil wir damit nicht verstanden werden. Dadurch sind wir in unserer Filterblase und diskutieren unter uns in einer Art, Wortfindungsschwierigkeiten. Auf jeden Fall dieser Umgang mit komplexen Themen, da wüsste ich auch noch gerne, als Schlusssatz von dir vielleicht, wie das in der Kommission oder im Parlament gehandhabt wird. Gibt es eine Kultur, dass komplexe Themen auch wirklich von allen Dimensionen aus betrachtet werden oder wird ein komplexes Thema eher auf Einzelthemen runtergebrochen und dann nur über jedes Thema unabhängig voneinander debattiert? Also ich glaube, dass es zwei Dinge gibt. Das eine ist, Parlamente sind, glaube ich, nicht gut darin, komplexe Zukunftsprobleme zu lösen. Das ist nicht die Stärke von Parlamenten. Das ist mehr die Stärke von Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Und dann, wenn sich aus freier Diskussion Lösungen für Probleme abzeichnen, dann sind Parlamente die Orte, wo darum gerungen wird, diese Lösungen auch auf den Weg zu bringen und auch gegen Widerstände durchzusetzen und auch wieder in Kooperation mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und Parteipolitik halte ich auch im Übrigen für überfordert. Ich bin bei den Grünen, um auf die Ebene nochmal zu kommen, weil ich was verändern möchte. Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass man eben im Europäischen Parlament mitgestalten kann, und zwar gerade auf der Basis Teil der Parteien, Familien zu sein, die sich für das europäische Projekt entschieden haben und einsetzen. Und dagegen ist das Parlament nicht der richtige Ort, um Komplexitätserhöhungen zu betreiben. Ich glaube, dass da verschiedene Räume wirklich Sinn machen. Es gibt natürlich Orte, in denen man auch hier versuchen kann, komplexere Themen zu diskutieren. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich habe hier sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wir hatten hier einen Ausschuss, der hieß Crisis. Der hat versucht, die Wirtschafts-, Sozial- und Ökologiekrise zu behandeln. Das war eine sehr komplexe Fragestellung. Das führte dazu, dass sehr bald die meisten Abgeordneten nicht mehr kamen. Und auch der Abschlussbericht ist aus meiner Sicht recht enttäuschend. Und das Gleiche habe ich an ein, zwei anderen Stellen auch erlebt. Ich glaube, das ist nicht die Stärke von Parlamenten. Mindestens mal nicht dieses Parlaments, und ich habe auch nicht die Wahrnehmung, dass ich das woanders finde. Und daher ansonsten, was Komplexitätsvergleiche angeht, wenn ich die Komplexität unseres Wahlprogramms mit dem der Piraten vergleiche, ich finde, dass wir als Grüne da sehr gut abschneiden und das Prinzip mit Zweidrittelmehrheit in Turnhallen Beschlüsse über komplexe Fragen zu stellen, ob das letztlich dann zu ein Entscheidungsprinzip ist, das überhaupt ermöglicht, dass Entscheidungen getroffen werden, die nicht einfach nur die sind, denen sowieso schon die meisten zustimmen, da habe ich sehr viel Fragen, ehrlich gesagt, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Okay, danke. Also damit gibt's von meiner Seite aus war das auch ein Stück weit Selbstkritik, und damit lernen wir auch ein bisschen, wie Realpolitik funktioniert. Hilfst du uns sehr mit? Dankeschön. Herr Giegold, wir sind am Ende. Welchen Eindruck nehmen Sie jetzt mit von dieser Veranstaltung? Und vielleicht brauchen Sie auch noch eine Nacht, um darüber zu schlafen und zu reflektieren. Und wir können ja morgen dann auch nochmal drüber telefonieren. Aber was ist der erste Eindruck? Also ich habe mich sehr gern darauf eingelassen, mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das auch eine schöne Diskussion. Also auf jeden Fall, ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung. Ich will jetzt davon Abstand nehmen, noch irgendwelche parteipolitischen Bemerkungen zu machen. Das habe ich im Rahmen des Ganzen ja auch schon zum Teil gemacht. Ich finde, dass ich habe nur eins auch gelernt, weil ich schon länger an sowas Interesse habe wie Mumble. Ja, ich finde im Prinzip ist diese Kommunikation, dass viele Menschen über einen Computer oder per Telefon miteinander kommunizieren. Ich finde das was Gutes. Ich finde eigentlich das ganze Ding doch noch relativ kompliziert. Außerdem klingelt immer irgendwas, was mich ganz kirre macht. Wenn man das vorher verraten hätte. Jedenfalls kriege ich ständig irgendwelche Textnachrichten und Klingelnachrichten. Auf jeden Fall klingelt es schon wieder. Der Punkt ist jedenfalls, ansonsten finde ich das eine schöne Sache und bedanke mich, wie gesagt, nochmal und sag ich mal so, und dass ich eurer Partei nicht alles Gute wünsche, glaube ich, versteht sich von selbst. Wir werden intensive Europawahlen erleben und die werden sehr stark davon geprägt sein, ob sich Deutschland eben jetzt von der AfD genauso in eine migrationsskeptische und europaskeptische Klima verwandelt, wie das in leider etlichen Ländern in Europa passiert ist. Und ich habe zumindest verstanden, so wie Sie sich geäußert haben, dass die Piraten dagegen mit anstehen, und das hat mich gefreut. Das wollte ich auch einmal sagen. Das war jetzt genau das richtige Abschlussstatement, und wir haben ja diesen Termin heute auch extra so gelegt, kurz nach der Bundestagswahl und noch ausreichend Abstand zur Europawahl, weil kurz vor der Europawahl wäre es dann auch wieder nicht gegangen. Viel Erfolg bei der Arbeit im Europaparlament. Ich denke, wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, weil wir da nicht weit auseinander liegen, und dann wünsche ich Ihnen noch Wiedersehen. Ich wollte noch sagen, wer Lust hat, kann gerne meinen Newsletter bestellen. Das geht auf meiner Webseite und dann bleibt man in Kontakt. Und ansonsten alles, alles Gute. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.